Na, hast du dich wieder beruhigt? Wieso? Naja, warst ja doch ein bisschen aufgebracht heute Vormittag. Daran bin ich schuld. Dann bin ich also dran schuld. Jeder ist schuld. Ja, das ist so eine komische Diplomatenantwort jetzt, mit der kann man gar nichts anfangen. Was bitte hat dich jetzt da so auf die Palme gebracht? Bin ich zu erschöpft für. Auch das klingt mir zu diplomatisch. Ich bin ein Diplomat. Nee, nee. Doch, Dip doch. diplomatisch bedeutet nicht, dass man selber ein Diplomat ist. Nee, Diplomat ist man, wenn man ganz gerne Produkte von Ferrero isst. Sehr gut. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich habe nur den einen Ansatz, dass, also erstens mal bist du ja der Erste, der Leute, sag ich mal, ankackt, wenn die irgendwas geil finden, was du nicht geil findest. So, auf dieses emotionale Niveau lasse ich mir heute gar nicht ab. Dann spiele ich eine Runde Smite. Was denn? Das ist mir heute einfach ein zu fröhlicher Tag gewesen, als jetzt Das ist doch nicht über und Psych. das ist doch. Doch, doch, doch, doch, doch. Das bestimme immer noch ich, was ich für psychisch bedrückend finde. Gut, dann ist das psychisch bedrückend. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich mach mal Intro. Ja, ich dachte. Was ab, der Spitzen-Spaß-Talk in eurem Podcast-Catcher. Chrissy, wie geht's? Gut. Schön. Na, heute ordentlich eine geile Sause veranstaltet? Nein. Schade. Und sonst? Ja, muss. Komm, steht ein großes Party-Wochenende bevor? Ich meine, immerhin ist ja Ostern. Das ist Ostern, ja, das sage ich dir. Ich war diese ganze Woche jeden Tag joggen. Nicht, dass es irgendwie was großartig mehr bringen würde als sonst, aber es ist einfach nur fürs Köpfchen, für den Kopf. Und jetzt mache ich gerade die Matthias-Sommer-Geste. Das tippe ich mir ganz, ganz dolle mit den beiden Zeigefingern auf die Schläfen. Für den Kopf ist das nämlich, für den Kopf. Weil wir sind 4 Tage lang fressen, 3 Tage eingeladen und Kino noch. Da wird es ja bestimmt auch den einen oder anderen Käse-Nacho geben, deswegen... Für den Kopf ist das. Alles für den Kopf, Ricky. Alles für den Kopf. Und am Montag sind wir auch noch, haben wir auch noch eine Kochsession. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob du mich denn noch anrufen wirst. Was soll das heißen? Ja, ich merke, dass du einfach vielleicht mental ausgelaugt bist. Nee, nicht mental. Emotional. Emotional. Habe ich das Gefühl, Nein. dass du müde bist von den ganzen, ja, unnötigen Diskussionen in deinem Leben? Ohne jetzt da zu tief ins Detail gehen zu wollen. Aber ich schwenke gleich mal direkt ab, weil ich weiß, dir ist es unangenehm. Batman vs. Superman. Der Top-Film dieses Frühjahrs. So, also jetzt pass mal auf. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, es gibt bestimmt Hörer wie den Marco DLX und so. Und da gibt es ja so ein paar, die hören uns ja schon über Jahre. Wir gehen ja jetzt ins 5. Podcast-Jahr jetzt, glaube ich, ne? 2012 haben wir angefangen. Das ist 4. Jahr. Aber man kann 5. dazu sagen. Wir gehen rein. Ja, wir gehen rein genau, ins 5. Absolut richtig. Und da hat mit Sicherheit der ein oder andere Mensch schon gemerkt, das ist hier kein Podcast, wo man einfach dem Hörer einfach was vorgaukelt. Schöne Welt. Wir sind hier nicht Nerd Talk. Wir sind hier nicht reingemacht. Naja. Wir sind hier, hä? Na, also, ich sehe mich schon mit denen in einer Liga. Also, ich weiß ja nicht, wie es dir da geht, aber aus meiner Sicht. Da hat der Gregor vom Plauschangriff, finde ich, was ganz Tolles gesagt. Und zwar ist dieses, was wir machen, was auch die Happy Day Ladies machen. Das ist schon ein Subgenre, muss man wirklich schon sagen. Das ist wirklich ein Subgenre, wenn man mal einfach mal ein bisschen hier mal den alten Penis auf den Tisch legt und sagt, so sieht's nämlich aus, Leute. Hier ist nicht heute Titte, heute ist Schwanz, weißt du? Ja. Und das muss ich wirklich mal sagen. Und da muss ich jetzt auch wirklich mal einfach das ignorieren, was du da für Nonsens da wieder von dir gibst. Denn heute ist wirklich mal eine andere Ausgabe. Heute wird nicht irgendeine Geschichte von irgendeinem Haus erzählt. Heute wird keine Geschichte von irgendeinem Scheiß Tinder-Match erzählt, nee, heute ist wirklich emotionaler Samenstau. Welches Tinder-Match? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich auch nicht. Da lasse ich mich auch auf keine Diskussion ein. So, ich trinke noch mal ein. Falls übrigens jemand sich gewundert haben sollte, jetzt möchte ich es auch doch adressieren, warum die letzte Ausgabe verschwunden ist. Das war eine Vernunftsentscheidung meinerseits. Es war deine Idee, ganz genau. Naja, letzten Endes die Durchführung, also wie ich es runtergeholt habe, die Folge, das war meine Idee. Der Weg dahin, da wurde ich ein bisschen unterstützt. Aber im Nachhinein muss man sagen, zu Recht, immerhin spreche ich hier über Menschen oder habe über Menschen gesprochen, die so überhaupt vielleicht gar nicht in so einem weltweit bekannten Podcast verwurstet werden wollen. Und deshalb musste diese letzte Folge leider vom Netz gehen, wie wir Fachleute sagen. Aber kein Problem, ich habe die Ausgabe noch, wenn ihr sie haben wollt. Ich stelle euch gerne einen Dropbox-Ordner zur Verfügung und ihr könnt mich einfach anschreiben. Bei Storkys316 bei Twitter oder bei Facebook auch. Oder ihr geht einfach auf archive.org und gebt da mal WhatsApp ein. Auch eine Variante, der nicht alle wissen. Vielleicht jetzt schon. Aber wiederum ist es jetzt auch zu spät zu intervenieren. Also du brauchst überhaupt nicht kommen. Jetzt ist die Katze eh schon im Brunnen gefallen. Mhm. Also von daher, ist das Thema fast durch. Denn und zwar? Ich will das ganz kurz aus der Welt schaffen, damit wir es nachher nicht nochmal aufdröseln müssen. Weil wir haben ja zum ersten Mal hier bei WhatsApp einen Brief bekommen. Und zwar wirklich per Post in mein E-Mail-Postfach halt dann. Ich habe mir zuerst überlegt, soll ich dem Chris den Brief schon vorher vorlesen oder ist das lustiger in der Sendung? Dann habe ich mir gedacht, nee, uns wird nämlich hier eine Aufgabe gestellt. Und da ich weiß, dass der Chris Perfektionist ist, habe ich ihm einen Tag Vorlaufzeit gegeben, um hier eine adäquate Antwort zu finden. Und Chris, so wie ich dich kenne, habe ich den ganzen Tag drüber nachgedacht und es nicht direkt vergessen, nachdem du es mir erzählt hast. Nein, absolut, das ist völlig richtig. Wollen wir den Brief als Main Event machen? Ich dachte halt, dass wir den Blödsinn da jetzt dann am Anfang dann aus der Welt haben. Das ist für mich gar kein Blödsinn. Ja, das kannst du vielleicht in so einem Subgenre-Podcast, kannst du sowas gerne über deine Hörer sagen. Ich nehme das ernst. Ich finde das toll, dass uns handschriftlich geschriebene PC-Briefe zukommen. Das finde ich toll und das finde ich schön. Bitte macht das mehr. Und ich finde, das gebührt als Main Event dieser Sendung. Ja, ich merke schon, du bist heute auch so ein bisschen immer das Gegenteil von mir ist heute dein Motto offensichtlich. Also jetzt pass mal auf, genau da sind wir jetzt nämlich beim Thema. Wo mir schon fast der Hoden platzt. Mhm. Jetzt pass mal auf. Das wäre ja nicht das erste Mal. Jetzt pass mal auf. Wo du schon wieder anderer Meinung von mir bist, das lasse ich mir gar nicht so eine Scheiße erzählen. Vorgestern oder lass es vorgestern sein. Da kommt so eine Scheißnachricht wieder, wo ich Gott sei Dank inzwischen entspannt reagiere. Früher hätte ich noch gedacht, was ist dein Problem? Da hast du mir geschrieben, warum hast du mir PressSelect nochmal empfohlen? Mhm. Das glaube ich. Und ich glaube nämlich, dass bei dir dein Schraube locker ist. Ja, okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, warum. Entspann dich mal bitte, denn ich bin noch dran. Naja, ich muss aber schon noch was sagen. Genau, das kannst du nämlich, wenn ich meinen Anstoß dieser Diskussion angestoßen. Okay, dann machen wir es in Zukunft so, dass jeder seinen Anstoß immer zu Ende bringt, bevor der andere reinredet. Ich bringe jetzt gerne mal zu Ende den Anstoß. Dann stößt ihr jetzt mal weiter, los. Also, du hast mir geschrieben, bei Tinder im Direct Message Chat, warum hast du mir nochmal Press Select empfohlen? Also, nee, da muss ich intervenieren, weil du sprichst es in einer Art aus, so habe ich es überhaupt nicht geschrieben. Mit deiner Art, das auszusprechen, da lenkst du ja die Diskussion beziehungsweise das Thema schon in eine gewisse Richtung. Machst du doch auch gleich. Gut, ich halte mich zurück. So, und wenn ich das schon wieder höre, warum hast du mir nochmal Press Select empfohlen, dann denke ich mir schon wieder, das ist wahrscheinlich einer der Kernaussagen, warum ich dir diesen Podcast empfohlen habe, / Videosendung. weil ich ihn gut finde, weil ich ihn, ich möchte sogar fast sagen, so gut finde, dass ich sogar einem Nörgler, so einem passionierten Nörgler wie dir ihm empfehle, um Gefahr zu gehen. Ja, das ist doch auch wieder scheiße. Da sind doch wieder die Rocket Beans-Typen dabei. Ich fand diese Sendung, oder ich finde dieses Format so gut, dass ich sogar in Kauf nehme, diese ganzen Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. So. Und wenn ich, da muss doch schon in deinem Kopf, muss doch schon klarkommen, wenn du schreibst, warum hast du mir diesen Podcast nochmal empfohlen, dass da andere Menschen denken, fick dich, ja, weißt du, was ich meine? Du hast mir den Podcast im Podcast empfohlen, mit dem Hinweis... Jetzt habe ich dir nämlich, weiß nicht ganz genau, wo ich den empfohlen habe, da habe ich den nämlich auf dem iPad in der Küche geguckt und da haben wir telefoniert, da hat irgendwer angerufen und da habe ich dir den empfohlen. Bums aus Nikolaus nämlich. Gut, ändert aber nichts an meiner Aussage, dass du mir den nicht prinzipiell und grundsätzlich empfohlen hast. Das ist Lügen-Ricky. Ja, sondern du hast mir den empfohlen, weil es da um ein um dieses spezielle Thema ging und um irgendwas, was da irgendjemand sagt, das wusste ich noch. Nur ich wusste nicht mehr genau, auf wen du dich da jetzt beziehst, weil du sagst ja manchmal sowas, da sagt der, ich sag jetzt irgendwelche Namen, der Gregor, ja, der hat dann da eine Meinung geäußert, die ist echt gut. Oder der, hör dir mal den Schorsch an, oder weiß der Kuckuck, der sagt, da war irgendwas, das musst du dir echt mal anhören, das ist echt gut, oder du sagst, wie hieß denn der Typ, der jetzt da war, der Psychologe, wie hieß denn der nochmal? Michael Thiel. Der Michael Thiel, das ist ein super Psychologe, musst du dir mal anhören, der hat ein paar gute Ansichten und insgesamt ist das eine Bombenfolge. So, sowas sagst du zu mir häufiger mal, oder ab und zu. Und ich wusste nicht mehr, auf was genau sich die Empfehlung bezogen, dass du den Podcast nicht scheiße findest, war mir schon klar. Nur ich wollte jetzt nur von dir nochmal wissen, was genau für dich in dieser Diskussion, und das kann man hier vielleicht nochmal sagen, da ging es darum, um das Verbot von diversen Videospielen oder die Gewalt in Videospielen ganz allgemein, oder? So kann man sagen. Weiß ich gar nicht mehr. Es ging um Gewalt in Videospiele und wie sich das auf das soziale Miteinander auswirkt. So könnte man es jetzt mal kurz fassen. Und ich meine, gefühlt hat man darüber schon alles gehört. Und du hast mir den empfohlen, weil es da ja nochmal eine neue Komponente gibt oder einen anderen Ansatz oder eine erwachsenere Art, darüber zu reden als sonst und ein bisschen eine offenere Art als nur alle, die Videospielen töten. Auch im Real Life oder andersrum, alles Scheiße, alles Dummschiss. So, also gibt ja immer nur zwei Positionen offensichtlich bei dem Thema. Und ich wollte jetzt nur noch mal wissen, warum genau diese Folge? Was ist jetzt das Besondere für dich an dieser Folge? Und das habe ich mit meiner Frage auf Tinder zum Ausdruck bringen wollen. Ohne dich persönlich anzugreifen. Das glaube ich dir zu 100%. Das habe ich mir auch gedacht, als du es mir geschrieben hast. Aber nichtsdestotrotz musste das mal gesagt werden, weil ich auch der Meinung bin, dass du so intelligent bist, dass auch jeder andere Mensch, zu 90% jeder andere Mensch hätte sich, ich fühle mich ja da nicht angegriffen. Also bei dir nicht. Es gibt eine Handvoll Menschen, die können so ziemlich alles zu mir sagen, aber es sind nicht viele. Und da gehörst du dazu. So. Danke. Meine ich ernst. Danke, sage ich. Und ernsthaft war das gemeint. Ja. So, aber glaub mir, 90% aller anderen Menschen hätten gesagt, ja, wie, was hast du mir jetzt für ein Problem? So, die hätten das genauso interpretiert, wie ich es jetzt als Vehikel nehme, um deine Art und Weise ein bisschen zu ändern. Ich verstehe das, dass man das, ich verstehe das, dass man das vielleicht so auffassen kann, aber ich finde es immer total anstrengend, wenn man sich möglichst korrekt um 100 Ecken ausdrücken muss, nur um jemand anderen nicht auf den Schlips und auch nicht auf den Schrimps zu treten. Weil ich denke mir halt wirklich, ja, meine Frage ist doch ganz konkret, warum genau hast du mir nochmal diesen Podcast empfohlen? Vielleicht hätte ich schreiben, okay, ich merke schon, ich hätte schreiben können, warum hast du mir diese Podcast-Folge empfohlen? Aber auch da kannst gar nicht zu Dissonanzen kommen, absolut. Verstehe ich, ja? Ich verstehe auch, was du mir sagst. Nur ich sehe es einfach nicht ein, dass Menschen das nicht gebacken bekommen, mir einfach nochmal zu sagen, ja, das liegt da und da dran. Oder von mir aus können die das sogar noch als nächste Nachricht schreiben. Und wenn es dir nicht gefällt, dann laber mich nicht weiter voll oder sowas. So, genau. Wenn so eine Antwort kommen würde, dann könnte ich wenigstens darauf nochmal reagieren und sagen, sag mal, bist du bekloppt oder was? Ich wollte doch nur mal wissen. So, also dann tritt noch eher ein Denkprozess ein, als immer gleich davon auszugehen, dass ich irgendjemanden ans Bein pissen möchte. Möchte ich gar nicht. Also in dem Fall gar nicht. Wenn ich jemanden ans Bein pissen will, dann sind das bei so Sachen, Ja, wenn ich, wie, was war denn das heute Mittag? Ach genau, mit Ben Affleck, da hast du ein paar Filme aufgezählt, die du gut fandest von ihm. Ja. So, und da habe ich geschrieben, das kann nicht sein oder das ist nicht so oder irgendwie so. Und es ist für mich so eindeutig, David, natürlich war das getrollt. Man schreibt doch nicht einfach nur dann, ja, es ist nicht so, fertig. Also so eine Argumentation wirst du von mir doch eigentlich nicht hören bei einem Thema, das ich ernst mit dir besprechen wollen würde. Richtig, aber meinst du nicht, dass irgendwann, dass man wirklich sagt, also da fehlt eigentlich nur Good Will Hunting, Argo und The Town sind für mich fantastische Filme. Da spielt Ben Affleck mit. Aus. Das sind gut. Phänomenale Filme. Gut. Ich sehe es von dir, ist nicht so. Natürlich bin ich der Meinung, dass du da validere Antwort drauf geben kannst. Aber irgendwann musst du doch auch mal damit klarkommen, dass du irgendwie mal sich denkst, nee, das fick dich doch einfach mal ins Arschloch rein. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber in dem Moment war es halt für mich so, einfach nur so, nee, der Typ ist in allem, was ich von dem kenne, scheiße. Natürlich ist es nicht so, aber es ist auch nicht so, dass ich jemals sagen würde, Ben Affleck, ich muss da nochmal einschränken, ich habe The Town nicht gesehen. Das ist hart. Argo, den habe ich doch gesehen. Das war doch der, da hat er doch irgendwie Regie und Hauptdarsteller gemacht, oder? Er hat da Regie und Hauptdarsteller gemacht und hat, das sage ich jetzt nur informationshalber, da brauchst du gar nichts zu sagen, hat für die Regie einen Oscar gekriegt. Stimmt, ich wollte nämlich noch sagen, da hat er doch einen Oscar für, wollte ich wirklich sagen, habe ich gedacht, Oh nee, wenn ich das jetzt sage und das stimmt nee, ich dachte nur, und so nämlich ist diese Mindverflochtenheit zwischen uns beiden, dass dann kommt, ja, auf den Oscar gebe ich einen Fick, habe ich gedacht, kommt da. Bei mir, wenn ich höre, da hat jemand einen Oscar bekommen, hat das für mich erstmal, oder sagt das für mich erstmal nichts über die Qualität des Films aus. Aber gleichzeitig ist mir dann schon klar, dass das jetzt, sage ich mal, nicht der neue Film von Tom Erhardt und Emil Sülzer ist, wie der Affenkopf heißt. Ja. Also eine gewisse Qualität setze ich dann schon voraus. Mhm. Und das möchte ich hier auch nochmal klarstellen. Die Filme wie Good Will Hunting oder so oder auch Gone Girl, die habe ich gesehen, die fand ich gut, die fand ich sogar sehr gut, aber für mich war nicht Ben Affleck der Grund, dass der Film gut war, sondern trotz dessen, dass der da mitgespielt hat, war das noch ein guter Film. Das kann ich natürlich jetzt nur aus meiner Sicht äußern, logischerweise. Und das ist mit Sicherheit ein bisschen auch bei mir so eine Voreingenommenheit ihm gegenüber, weil ich den Typen vielleicht nicht so ab kann. Aber nichtsdestotrotz sehe ich halt mir die Filme an und denke mir immer so, oh nee, dieser Ben Affleck, ich nehme ihm halt nie seine Rolle ab. Nie. Nicht mal in einem Trailer nehme ich ihm seine Rolle ab. Nirgends. Also in der kürzesten Sequenz denke ich immer, da gibt es doch bestimmt einen besseren für diese Rolle. So, aber wir driften aber so ein bisschen von dem ab, was eigentlich hier mein Gemüt so erzürnt hat. Wir driften nämlich davon ab, dass es immer irgendeinen gibt, der einem immer irgendwie auf den Sack geht. Und da hat Dennis mir irgendeinen Screenshot geschickt, da hat mir irgendeiner bei Twitter, da habe ich doch irgendwie diese NX-Controller da, ne? Diese komischen NX-Controller. Höchstwahrscheinlich sind sie, aber sehr wahrscheinlich sind sie es auch nicht. Aber es ist mir scheißegal. So, und das ist nämlich genau derselbe Grund, warum es mir scheißegal ist, warum ich Trailer abfeiere und mich dann von einem gewissen Hype, Internet-Hype auf einen Film sehr gerne anstecken lasse. So, dann hat da irgendwer bei Twitter was darauf geschrieben, dass irgendein Arschloch, da postet irgendwer ein Bild von irgendeinem futuristischen Controller, schon dieses NX bla. Und denke ich mir, das ist mir scheißegal. Das hat er zu dir geschickt. Ja, und dann glaube ja. Ich habe auch sehr, sehr viele Menschen, muss ich sagen, da können mir die Leute auch was schicken und ich sehe es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das so. Und wenn ich wirklich, wenn ich ein Bild von meinem, wenn ich, mal ganz im Ernst, dann nehmen wir noch einen Kredit auf und dann schicke ich die Entwicklung von GoPros so weit voran, dass es Nano-GoPros gibt und die schiebe ich mir ganz tief ins Arschloch rein. Ricky, pass dir mal bitte auf. Die schiebe ich mir so tief rein, dass ich da im Arschloch mache ich im Prinzip eine 360-Grad-Drehung mit der Kamera. Und da stelle ich dann online das Video und dann schreibe ich bei Twitter Hashtag, es gibt jetzt auch nicht nur schwarze Löcher, sondern auch rot-schwarze Löcher. Und das ist mir so scheißegal, wenn das Leute stört oder so. Das ist mir wirklich Arschloch-scheißegal. Aber wen hat's denn jetzt gestört? So ein Eierkopf. Aber das findest du das als Störung? Nein, pass auf. da kann doch gerne einer schreiben, ja, meinst du denn nicht wirklich, dass das irgendwie schon irgendwie, das kann ja alles sein oder so, dass man, dass da irgendwer kommt und was zu in den Diskurs geht, in den Dialog geht, wie auch immer, keine Ahnung. Du kannst doch nicht öffentlich was posten und danach den Leuten vorschreiben, wie sie darauf zu reagieren haben. Absolut kann ich das. Nee. Ja, absolut kann ich das. Nee, das ist ja bescheuert. Nee, das ist überhaupt gar, ganz und gar, überhaupt gar nicht bescheuert ist das. Wenn da einer schreibt, naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo nochmal so einen Fehler macht und mit diesem clumsy Gamepad da jetzt nochmal eine Stufe weitergeht und das wirklich so komplett Touch macht oder so, dann würde ich sagen, ja, das stimmt natürlich, aber ist doch witzig, das Teil so. Sieht ja schon ein bisschen bescheuert aus so. Oder wenn einer sagt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass er da jetzt nochmal wirklich so ein Experiment mit eingeht wie mit der Wii U. Dann denke ich mir, ja, das kann möglicherweise der Fall sein, mir aber gerade scheißegal. So, dann gab's aber noch irgendeinen Screenshot, ich weiß nicht, das war auch bei Twitter oder bei WhatsApp nur, da kamen diese ganzen Reviews von Batman vs. Superman, ne? Da gab's, ist das Embargo gefallen, das NDA ist ausgelaufen, und da kamen die ganzen Reviews. 30%, 40%, 3 von 7 da irgendwie, oder was weiß ich da, diese ganzen Noten und so, und dann kam irgendwie so ein Bild bei IMDb, 9 von 10. Und denke ich mir nur, was soll mir das sagen? Dass alles, was ich jetzt gerade gelesen habe und was ich jetzt alles wahrgenommen habe, für ein Arsch ist. Und zweitens, es ist IMDb. In den ersten Tagen werden sowieso nur Fanboys da reingehen und den Film schön hier und die ganzen Studios, die haben ja auch so kleine Trupps, die geben ihr den Film 10 Sterne sind ja bei IMDb. Wusstest du das? Ja. Ja, genau. Und wenn ein Film rauskommt, werden die Trupps von Warner oder 20th Century Fox losgeschickt und die werden erstmal bei IMDb, weil das ist ja hier das Mainstream-Ding, da wird ja schon geguckt. Ja, einmal schön 10 Punkte so. Aber gestern auf Rotten Tomatoes hat das Ding erstmal schön irgendwie 23 von 100% und so. Und dann denke ich mir, ja, also die Kernaussage davon ist, okay, der Film ist bestimmt nicht so schlecht, wie er gerade gemacht wird. Wenn das irgendwer sagt, dann denke ich mir, ja, okay, mag mit Sicherheit sein, trotz Ben Affleck, definitiv. Aber immer muss dann gleich so irgendwie mit einem Dampfhammer gesagt werden, ja, hier bei IMDb, da hat er 9 von 10. Das muss doch dann, alles, was du gerade geschrieben hast und gepostet hast, muss völlig für den Arsch sein. Entweder Fresse halten, mich entfollowen oder einfach vernünftig sagen, hier, IMDb hat 9 von 10, meinst du nicht, dass da was irgendwie dran ist oder sowas? Was hältst du davon oder so? Das ist ja nicht so, als wenn ich da direkt, wenn ich dann zu irgendwem schreibe, du hast ja gerade im Vorfeld schon gesagt, dass ich ja der größte Kritiker von irgendwem bin, aber ich schreibe doch nicht, wenn du, bei dir vielleicht schon, aber wenn irgendwer schreibt, hier das und das Spiel, irgendwie da ist ein Trailer rauskommt zu dem und dem Film, außer Ghostbusters 3, dass ich da direkt abkotze oder so. Das ist genau dasselbe wie mit Besetzung von irgendwelchen Filmen. Ich bin da immer eher ruhig. Ich gucke mir das immer erstmal an, bevor man da abkotzt. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich da jetzt noch nicht ganz so auf dem Hate-Pfad von Ben Affleck, wie du jetzt zum Beispiel bei Batman vs. Superman. Das ist ja, Moment, stopp, soll ja stopp. Sogar noch das Positivste sein ich an dem Film Ben Affleck. Ich hasse Ben Affleck schon seit Ich mag den Ewigkeit. Auch nicht, ja, ist ja richtig. Aber wie, kurze Nachfrage, wenn ich das jetzt richtig... Wo kommt denn der Hass her? Gab's einen Film, ach, wahrscheinlich, weil der J-Lo gefickt hat. Das ist für mich echt sowas, da fängt bei mir schon so ein bisschen dann der Hass so an, glaube ich, dass ich mir so denke, nee, das kann da echt nicht sein, du dumme Sau. Und dann, weil er so manchmal so eine komische Art hat in Interviews, also zu einem Zeitpunkt, ich weiß jetzt nicht genau, wann das war, also vermutlich in den 90ern oder so, Da kam er mir so vor, als ob er sich schon unfassbar geil vorkommt. Ja, das schon. So, also weißt du, so, und dann, ich habe aber immer so seine Filme gesehen damals. Es waren ja dann, also der hat ja da diesen, wie hieß denn der nochmal, verdammte Scheiße, dieser eine gute Film da. Oh, ganz am Anfang von seiner Karriere, wie hieß denn der Scheißfilm? Oder relativ am Anfang. Bin ich auch bei Clerks mitgemacht? Nee, ganz Dogma bekannt. Ich komme noch nicht raus. Dogma. Ja, es war Dogma, natürlich. Stimmt, der Spin-off davon waren die anderen zwei Vögel. Richtig, ja, genau, Dogma. So, und danach hat er ja dann eher so, also für mich war er dann erstmal in so einer Rolle des Rom-Com-Schauspielers. So. Und da habe ich gedacht, Alter, du machst hier schon eine dicke, scheiß dicke Hose für das, was du ja eigentlich bislang auf die Beine gestellt hast. Denn aus meiner Sicht liegt es nicht an Ben Affleck, dass, jetzt habe ich den Film schon wieder vergessen, deswegen stotter ich hier so rum, wie hieß der? Dogma, genau. Liegt es nicht an Ben Affleck, dass Dogma so ein großer Film wurde, Und ja, dann kam das Pearl Harbor Ding, ich sehe es jetzt gerade, hab mir gerade mal seine Filmografie aufgerufen. Das Pearl Harbor Ding, das war halt auch so eine schmierige Scheißnummer. Und ja, und wie gesagt, die Art in Interviews sich darzustellen, die hat mir auch nicht so gut gefallen. Aber ich muss ganz. Da ist er mir nie so wahr geworden, so Interviews. Da kann ich mich jetzt gar nicht so großartig an irgendwas erinnern, dass er mir da irgendwie. Aber hauptsächlich geht's um J-Lo, weil was würdest du sagen, wenn einer mit deiner Ex vögelt? Also das, nee. Pass mal auf, aber ich muss jetzt mal was nachfragen. Du hast gesagt, da hat einer ein Bild, nee, da hat einer doch ein Foto gepostet von IGN und hat dir somit klarstellen oder hat dir somit zeigen wollen, dass deine Meinung oder. IMDb. Ja, IMDb. IGN hat ja den sofort abgebuttert. Also, 6.8 von 10 haben sie gegeben. Ja, IGN ist ja, IMDb ist ja, da kann halt jeder posten, was ja völlig geil ist, so, das ist ja super, aber am Anfang ist es halt immer schwierig, irgendwie an den ersten Stunden, Tagen, irgendwie sich darauf zu beruhen oder so, weil da werden halt nur die ganzen Squads losgeschickt und die ganzen Fanboys klicken da halt nur schön auf den Zehen, so, weißt du, das ist halt. Ich wollte auf was anderes hinaus, du hast dich ja dann darüber beschwert, dass die Leute dich da irgendwie doof anmachen und sich mit dir ordentlich auseinandersetzen sollen, aber wenn der dir doch nur ein Bild schickt oder postet, finde ich das jetzt alles immer noch in einem Rahmen, da gibt's Schlimmere. Also ich verstehe das absolut, was du da durch die Blume sozusagen liest, ja. Also das, was du davon mitnimmst, dass du dich dann angegriffen fühlst, kann ich nachvollziehen, alles gut und schön. Aber vielleicht ist es ja auch dann manchmal so gemeint, hier guck mal, hier ist noch ein anderer Ansatz. Was stand bei dem Bild noch irgendwie was an Text dabei? Nein. Ja, dann ist es, weißt du, könnte man ja auch so rangehen, dass man das gar nicht böse meint, sondern. Das ist einfach nochmal ein anderer Ansatz. Guck mal hier, so viel kannst du auf die bisherigen Bewertungen geben. Es gibt zwar viele, die sagen, der Film ist schlecht, aber es gibt offensichtlich auch viele, die sagen, der Film ist gut. Und dann könnte man es ja auch darauf beruhen lassen, sage ich jetzt mal. Absolut. Und ich verstehe halt immer nicht, ich verstehe nicht, ist falsch. Ich verstehe es schon. Aber eigentlich muss man sich darüber im Klaren sein, wenn man online sich bewegt, ja, auf Twitter und öffentlich Sachen postet, dass es darauf Reaktionen geben kann, die einem selber nicht passen. Damit muss man einfach klarkommen. Das ist wie wenn du einen Podcast auf iTunes stellst, da kann jeder alles schreiben. Ja, ob das nun so ist oder nicht, ist scheißegal, musst du abkönnen. Kannst nichts dagegen tun. Du kannst nicht mal wenn die da sagen, hier, die vögeln da die ganze Zeit irgendwelche Katzenbabys live on air, du hast keine Chance, bei dem Thema vielleicht, aber ich glaube nicht, dagegen was zu tun bei iTunes. Das ist einfach so. Und vielleicht ist es bei Twitter dann auch so, dass man das irgendwie aushalten muss, ja, und tief durchatmen muss oder halt nichts mehr posten. Ja, habe ich auch schon überlegt. Ja, aber dann kannst du dich halt direkt da verabschieden. Weil, ja, genau. Außer du nutzt das als Plattform, um News zu konsumieren, dann ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber. Das ist es wahrscheinlich. Ich werde, ja. Nee, du musst das für dich selber wissen, aber wenn dich das jedes Mal aufregt, man möchte doch eine Reaktion auf seine Posts. Hä? Naja, wenn ich was poste, dann poste ich das ja nicht damit. Also ich weiß noch ganz am Anfang, oder nicht ganz am Anfang, aber so 2011, als Twitter bei mir immer beliebter wurde, habe ich Twitter genutzt, um mir Sachen zu merken. Links oder sonst irgendwas. Da habe ich immer alles hingepostet, wo ich so gedacht habe, da kann ich später mal nachgucken. Aber irgendwann, ja, ich sag mal, spätestens so ab 200 Tweets wird es schon schwierig, dann das noch zu finden, was man da mal vor zwei Jahren... Es hat doch keiner gesagt, dass ich keine Reaktion auf meine Tweets will. Nee, ich wollte jetzt nur auf was hinleiten. Das war jetzt wieder kein Angriff in deine Richtung. Jetzt hast du mich rausgebracht. Ja. Ich möchte jetzt sagen. Nee, die Reaktion, ich verstehe schon, also du möchtest ja schon Reaktionen auf deine Tweets, aber offensichtlich müssen die zu dem passen, was du da. Auf gar keinen Fall. Das ist völlig falsch, wenn einer sagt, ich habe in der Presseverführung Batman vs. Superman gesehen und das ist der geilste Film, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe, dann denke ich mir, ja, okay, das ist doch geil. Da freue ich mich ja, ich freue mich ja auf den Film, weil es der teuerste Film, der jemals gemacht ist. So, es ist der teuerste Film ever. Dann versucht DC dort sein Cinematic Universe zu etablieren. Und das ist halt Batman und Superman. Das sind halt zwei Popkulturfiguren schlechthin, so, die da irgendwie auf dem Screen erscheinen. Und da, das ist ganz klar so, als Filmfan muss und will ich diesen Film zeitnah gucken Und dann kann ich auch verstehen, warum du mich fragst, warum ich den Film überhaupt gucken will. Und dann sind das genau diese Beweggründe. Das, der Film hat filmgeschichtlich von der Qualität keine Relevanz. Wird er niemals haben. Niemals. Aber die Geschichte des Films, der ist 4 Jahre in Produktion und ist der teuerste Film aller Zeiten. Und Warner Brothers und halt DC versuchen, um diesen Film ein Cinematic Universe zu kreieren. Ja, bitte, den nehme ich. Und versucht, also das ist ja schon unglaublich wichtig, dieser Film, weißt du? Und der Film wird mit Sicherheit seine Zuschauer bekommen, 100%ig. Aber wenn der natürlich qualitativ Grütze ist, dann werden sich die Zuschauer zweimal überlegen, ob sie dann Justice League 1 und 2 weitergucken oder den Single-Batman-Film, der da jetzt auch noch geplant ist. Also dieser Film ist so wichtig für dieses Unternehmen und hat so eine Geschichte hinter sich, dass ich ihn einfach sehen muss als Filmfan. Und das ist einfach der Grund. Ja, das ist ja auch völlig okay. Also ich habe ja auch kein Problem damit, dass Leute in diesen Film gehen. Das muss ich auch nochmal sagen, das ist mir scheißegal. Sondern die Leute in den Film gehen. Ich gehe vermutlich auch in den Film, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich gehe halt jeden Montag ins Kino und dann, wenn Tobi und zum Beispiel seine Freundin schon dieses Wochenende reingehen, dann gehe ich halt nicht da rein. Also es ist jetzt für mich kein Untergang oder so. Aber dennoch, das habe ich ja auch geschrieben, geht mir dieses ständige Gehype so auf den Arsch. Gerade so Aussagen wie, das ist der teuerste Film aller Zeiten. Da denke ich mir immer so, ja, wo ist aber die Kunst jetzt hier, da den teuersten Film zu machen? Ich meine, Geld ohne Ende irgendwo reinzustecken ist doch an sich, das ist doch kein Qualitätsmerkmal. Genau, das ist völlig richtig. Für mich ist das Prädikat teuerste Film aller Zeiten ein unfassbarer Druck. Und dieser Film hat so einen unglaublichen Druck, als Kicker für ein komplettes Cinematic Universe zu dienen. Und auch noch am Boxoffice natürlich erfolgreich zu sein, aber qualitativ auch noch was abzuliefern und eine gute Basis für folgende Filme abzuliefern. Der Film hat so viel Druck, so unglaublich viel, dass er meiner Meinung nach nur völlig zerbrechen kann an allen Erwartungen und die ersten Reviews. Alle Reviews sagen, dass der Film wirklich, wirklich schlimm ist. Und da gibt es eine schöne Zusammenfassung von ein paar internationalen Reviews von IMDb, die habe ich mal getwittert, da kannst du mal wirklich reingucken, das ist wirklich schäbig und es ist wirklich beschämend, dass das einzige Positive ist, dass der Film sich am Ende nicht allzu sehr verzettelt. Es sollen wohl 2 Stunden völlige Verwirrung sein und, ja, warte mal, es wird mir gerade sehr freundlich. Danke, ist da auch ein Schuss Milch drin? Dann bedanke ich mich recht herzlich. Aus der Brust oder aus der Tüte? Aus der Brust, danke. Tschüss. Mir wurde gerade ein Getränk reingereicht. Oh, mit Brustmilch. Schön. Also doch aus der Tüte. Ja. Ja, das mit dem Druck verstehe ich. Das ist natürlich klar. Weil vor allem, sie wollen ja wahrscheinlich jetzt den Konterpart zu Avengers und so damit irgendwie aufstellen und sich auch so eine Position erarbeiten. Alles gut und schön, aber mir geht es da auch nicht speziell um Batman oder wie ja die Fachleute sagen, BVS. Darum geht es mir nicht im Speziellen, sondern dieses Prädikat teuerster Film aller Zeiten, das hörst du ja mittlerweile mindestens 2 Mal im Jahr, so gefühlt. Ja. So, also kommt immer wieder so, nochmal einen drauf, nochmal. Dann denke ich mir immer so, ja, okay, mag sein, dass das mich bei Titanic beeindruckt hat. Und weißt du warum? Weil ich es danach erfahren habe. Also es war nicht zuerst irgendwie das Gerede davon, dass es der teuerste Film aller Zeiten ist, sondern das war immer noch so ein, und es ist auch der teuerste Film aller Zeiten. Weißt du, es war halt nicht schon, das wird ja, also dieses, der teuerste Film aller Zeiten, habe ich so oft gehört, dass ich davon ausgehe, dass das zum Marketing gehört. Also, weißt du, ich würde fast vermuten, dass das zum Marketing gehört. Und da steige ich halt schon wieder aus. Das ist, wo ich mir denke, nee, ey, komm, ey, du kannst ja nicht versuchen, einen Film damit zu bewerben, dass der wahnsinnig teuer ist. Also im gewissen Sinne kann man es natürlich schon, klar, weil du ja Erwartungen dann an dem Film hast. Und du hast ja auch schon andere Filme gesehen, vergleichst die, denkst, hey, wenn die noch mehr Geld ausgegeben haben, das müsste ja dann noch geiler gemacht sein als Star Wars, sage ich jetzt mal. Und dass dieser ganze Versuch, immer irgendwas auf die nächste Stufe zu hypen, das geht einem so auf die Nüsse, weil es halt auch alles immer nur so ein Schnipsen ist. Und sobald dieses Hallen des Schnipsens verhallt ist, ist das Ding wieder aus der Welt. Das ist wie mit Star Wars. Alles Star Wars, Star Wars, Star Wars. Im November, jeder ist völlig durchgedreht. Dezember, alles Star Wars, Star Wars, Super Star Wars. Januar noch Star Wars. Wenn ich im Februar gekommen wäre und hätte erzählt, Leute, ich war übrigens in Star Wars und ihr werdet es nicht glauben und bringt dann halt irgendwie eines dieser super Facts, die man da sich so im Internet raussuchen kann. Wie nennt man die nochmal? Die Easter Eggs und weiß der Kuckuck, was die da alles reinpacken für einen Scheiß. Dann hätte mich jeder ausgelacht. Und warum? Weil der Hype vorbei ist. Also alles. Genau, ich finde das schön. Ja, aber das ist doch, es ist doch aber schade und dem Film dann wiederum nicht gerecht, dass das immer nur so eine so eine Welle ist letzten Endes, die. Doch, so ist es. War früher nicht so. Das siehst du doch an Brüsseler Anschlägen, das siehst du genauso wie bei Star Wars. Das war früher bei Filmen definitiv nicht so. Definitiv. Das ist richtig, ja, aber nun mal ist es so. Und da sieht man wieder deine Wahrnehmung an der aktuellen popkulturellen Kultur. Was sieht man da? Hä? Ja, was sieht man denn da? Ja, dass du das. Dass ich das ablehne, genau. Dass das Schwachsinn ist aus meiner Sicht. Ja, aus deiner Sicht, das ist mir sehr wichtig. Ja, absolut. Ich kann doch. Guck mal, also Film ist aus meiner Sicht immer was, ist ein Kunstprojekt. Das ist Kunst. Egal wie scheiße ein Film ist, ist es Kunst. Wenn er nicht aus Deutschland kommt, ist es Kunst, ja. Nee, generell ist Film Kunst. So. Es ist aber mittlerweile so, dass ich nach 2-3 Monaten auf diese Kunst nur noch in gewissen Kreisen eingehen kann, weil diese Kunst gerade nicht mehr en vogue ist. Ja, richtig. Und das ist dem Film gegenüber erstens mal ungerecht, finde ich. Und zweitens mal macht man sich damit doch selber die Qualität so ein bisschen madig hinten raus. Weißt du, wenn du so sagst, was interessiert mich jetzt Star Wars noch, habe ich jetzt gesehen. Früher, also wenn du die alten Freaks so hörst, wenn die über Star Wars sprechen, die erzählen dir davon, dass die 1,5-2 Jahre lang ständig ins Kino gerannt sind und immer wieder denselben Star Wars gesehen haben. Ja, aber das war traurig. Ich plädiere ja nicht dafür, dass das dann so sein muss. Was ich halt für mich nicht mache, ist zu sagen, ich kann nur jetzt das Ding abfeiern und geil finden und muss auf dieser Welle mitreiten. Und wenn ich auf dieser Welle nicht mitreite, dann bin ich danach auch draußen aus dieser Gruppe, weißt du, wie sinnbildlich gesprochen, und brauche überhaupt auch gar nicht mehr mitreden. So, aber so, genau so ist es. Genau so ist es. Aber das, ich finde das traurig, ja. Also ich finde ja. Ich möchte dazu gar nichts sagen. Ich find's geil, dass es jetzt einfach, dieses Batman vs. Superman-Ding ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil der Film einfach totaler Crap wird und er wahrscheinlich jetzt speziell mich interessiert halt nur aus den Beweggründen, die ich gerade erzählt habe, aber sowas wie Rogue One jetzt bald, also müsste jetzt langsam mal ein Trailer kommen für Rogue One, Star Wars, und dann geht's halt wieder los und das wird doch schön. Natürlich habe ich damit auch ein massives Problem, wenn dann bei Rewe wieder BB-8s von der Decke hängen und was weiß ich irgendwie, wird es jetzt da wahrscheinlich nicht gehen, weil es ja da noch, weil das ja viel früher spielt, aber egal. Aber dieses ganze offensichtliche In-Your-Face-Merchandise, das wird mir wieder definitiv auf den Sack gehen, aber ich gucke mir dann wieder auf den einschlägigen YouTube-Channels an Trailer-Analysen und so und was da wieder das ist doch alles völlig okay. So. Also Das ist einfach so ein Nerdtum, das gibt's in allen möglichen Branchen. Früher hat man das, um jetzt mal wieder unser Lieblingsthema rauszugraben, bei Wrestling gemacht. Andere gucken sich jetzt schon, freuen sich jetzt schon aufs Panini-Heft. Weißt du, das gibt's ja in jedem. Oh, Panini-Heft. Es gibt ja in jeder Sparte, dass da irgendwie so ein Nerd-Scheiß am Start ist. Das meine ich gar nicht. Ich meine wirklich dieses, du hast nur so ein kleines Fenster, das dir von den Nerds sozusagen, das stimmt eigentlich gar nicht, von irgendwelchen Affen, die der Meinung sind, sie seien Nerds, und damit spreche ich nicht dich an, ja, das ist ja viel breiter, du bist ja nicht der Einzige, der, und ich würde bei dir auch nochmal sagen, dass du dann schon noch ein paar mehr Fakten so droppen kannst zu diversen Filmen als andere, die auch dann der Meinung sind, Facts zu droppen, um mal hier in der Hip-Hop-Sprache zu bleiben. dass du wirklich nur so dieses kleine Fenster bekommst, in dem du da irgendwie auf dieser Welle mitreiten kannst und danach hat das vorbei zu sein. Also natürlich kann ich mir jetzt Star Wars angucken, den für mich gut finden. Ich könnte es dir genauso auch sagen. Ich könnte sagen, hier, ich habe Star Wars geguckt, finde ich doch ganz geil. Alles gut und schön. Aber was denn jetzt? Was machst denn du? Das ist, hier spielen sich Szenen ab. Da muss ich kurz mal meinen Monolog hier unterbrechen. Was meine Tochter kommt in einer im Unterhemd bekleidet und mit einer Strumpfhose hier rein. Ja. Und zwar hat sie dabei so ein giraffenartigen Gang. Können Sie die Türe schließen? Jetzt knallt's gleich. Okay, Beifall. Können Sie die Türe schließen? Oh. Ja. Ja, also dieses immer nur in so einem ganz kleinen Fenster darf so ein Hype stattfinden und danach muss der Hype vorbei sein. Das nervt mich. Das habe ich doch gesagt. Genau das hasse ich. Soll ich die Tür zumachen? Ja. Okay, ich helfe dir. Komm her. Ja. Tja, machst du nichts, ne? Einmal mit Profis arbeiten. Ja. Ja, aber es ging ja auch mehr darum, dass du dich angegriffen fühlst von Menschen, die. Aber du kannst es natürlich, es ist wie alles im Leben, es ist immer Auslegungssache. Es ist doch schön. Das ist eine persönliche Ansicht, selbstverständlich. Und das muss man dann respektieren. Es ist doch schön. Jetzt haben wir hier den Batman vs. Superman-Hype. Naja, bin ich mal gespannt, wie ultra schnell der abklingen wird. Und dann kommt sehr, sehr bald kommt dann der erste Rogue One-Trailer und dann geht da der Hype wieder los. Und dann haben wir im Dezember wieder den großen Star Wars-Hype und dann ist der auch wieder Anfang, Mitte Januar ist der dann auch wieder beerdigt. Und dann kommt schon der nächste Film, dann kommt auch bald schon wieder Infinity War, der Avengers-Film und dann geht da der Hype wieder los. Ja, also ist doch schön, dass man sich 2 Jahre über einen Film unterhalten muss oder den irgendwie dann 2 Jahre lang gucken muss, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, sondern dass man da in einer sehr schnellen Abfolge immer wieder neue Häppchen vorgeworfen bekommt. Einerseits ist es natürlich toll, wenn es mehr gute Produkte gibt. Andererseits bekommt das halt dann so eine Schnelllebigkeit und der Wert an sich, eben dieser künstlerische Wert, verpufft so ein klein wenig. Absolut, ja. Hält sich nicht mehr so lange wie früher. Und das ist eigentlich, ich finde es schade, weil man dann auch nicht mehr dieses Gefühl haben kann wie früher. Also als du wirklich ewig warten musstest, bis ein Film auf Videokassette erscheint. Ja. Ich möchte nicht diese alten Zeiten wieder oder so. Das meine ich damit gar nicht. Es ist halt einfach, ich finde das manchmal ich kann es halt immer wieder nur sagen, diese künstlerische Komponente kommt mir zu kurz. Es ist einfach nur eine Art Wegwerfprodukt, das da hergestellt wird. Oder zumindest so ein Einwegprodukt teilweise. Also es gibt bestimmt viele, die sich Star Wars, das ist aber vielleicht auch genau das falsche Beispiel, weil das nochmal eine Ausnahme ist in dieser ganzen Filmwelt. Aber bleiben wir trotzdem dabei, bestimmt viele, die sich Star Wars mehrfach angeguckt haben. Da definitiv. Ganz klar. Ganz klar, und das sind auch diese Ausnahmen. Ich habe mir ja schon das Force Awakens Power Pack habe ich mir ja schon bei Amazon vorbestellt. Das besteht aus der Blu-ray von Force Awakens und Lego Force Awakens. Das wird so schön diese Woche, wenn das Paket aufschlägt. Das wird einfach ein Traum. Da wäre ich natürlich froh, wenn ich irgendwann mal so eine Freude auf irgendwas entwickeln könnte. Das geht mir so ein bisschen ab. Also wenn ich das so höre. Und auch das, da sage ich dazu, gilt nicht, es geht mir nicht darum, dich irgendwie anzupissen oder sonst irgendjemanden. Aber ich höre das dann so und denke mir, wie kann man sich auf sowas so freuen? Das ist mehr verwundernd gefragt, nicht irgendwie abwerten, sondern ich denke mir, das kann doch jetzt nicht wirklich sein Ernst sein, dass er sich darauf so extrem freut. Also so das richtig. Das wird so schön. Ja, aber es gibt nichts, auf das ich mich so freue. Außer wenn es neue Tinder-Matches gibt. Aber sonst gibt es wirklich nichts, auf das ich mich so sehr freue, dass ich dem so richtig entgegenfieber. Also immer wieder gerne das Beispiel, wo du mir auf WhatsApp geschrieben hast, hey, du musst da irgendwas haben, auf was du dich 2016 freust. Nee. Ja, und für dich gab es ja ganz viele Sachen. Ich weiß jetzt nicht mehr was alles, aber du hast ja da relativ schnell in der Sprachnachricht 6, 7 Sachen genannt, auf die du dich offensichtlich so sehr freust, dass es dir ein Podcast wert war. Ja. Das gibt's bei mir gar nicht. Ich weiß gar nicht, an was das liegt. Vielleicht, weil ich früher nichts hatte. Das kann sein. Ja, bist einfach gewohnt. Keine Freude. Ja, stimmt. Ich freue mich halt zum Beispiel, wenn es im PSN-Sale, weiß ich nicht, irgendwie ein Telltale-Game für 8 Euro gibt oder so. Aber selbst das. Für 8 Euro? Ja, da gab's doch... Ach so, ich dachte, du meinst das Neue, weil die sind nämlich immer relativ teuer. Nee. Und ich muss dir sagen, selbstverständlich habe ich von Lego Star Wars The Force Awakens nicht einfach die ordinäre 0815 Edition gekauft. Nein, ich habe die goldene. Das sagt mir eh nichts. Also, Power Edition. Die goldene Power Edition. Na, ich glaube, die heißt auch so. Was kannst du aber ich muss machen? Dir nochmal kurz sagen. Was kannst du damit machen? Da sind DLCs dabei. Ach so, die ich so okay. In dem Fall sowieso mir beziehen werde. Aber Batman vs. Superman hat jetzt bei IMDb 8,0. Ja, aber auch da IMDb, ich merke das ganz, ganz oft, dass ich bin eher der Metascore-Typ. Also meine... Metacritic. Nee, auf IMDb gibt's doch auch nochmal so Metascore. Also einfach, ja, wo mehrere Rezensionen von irgendwelchen bekannten Filmmagazinen und so zusammengezählt werden und dann wird da so ein Metascore erstellt. Und meistens liege ich so in diesem Segment mit meinen Bewertungen. Aber kennst du Rotten Tomatoes? Ja. Ich habe es früher halt sehr oft benutzt, als ich auf iTunes noch regelmäßig Filme gekauft habe, weil da gibt's ja auch diese Sparte, ja. Rotten Tomatoes. Ach so, ja. Das ist halt meine Destination. Da habe ich noch so das Gefühl, da sind halt noch die Hardcore-Fans und Nerds zu Hause und das ist halt ein bisschen legitter. Und da hat Batman vs. Superman 33% von 100%. Ja, das macht ja aber auch Sinn. Wenn du jetzt hier schon sagst, da sind die Nerds in Anführungsstrichen, ja. Das sind natürlich die in so einen Batman vs. Superman-Film auch mit ganz anderen Augen sehen, weil genau. Sie drumherum die ganzen Geschichten besser verstehen und vielleicht auch wissen, was daraus entsteht. Wobei, hab ich das richtig verstanden? Das spielt jetzt eher zu einem späteren Zeitpunkt in Batmans Leben. Genau, da ist Batman, also Bruce Wayne ist schon 10 Jahre lang Batman. Das kann man so ein bisschen vergleichen. Es gab zwei wirklich, ohne Scheiße, wird bei dir jetzt nicht klicken, aber das kann ich wirklich jedem geneigten Hörer nur empfehlen. Es gibt zwei tolle Animationsfilme, die habe ich mir mal für einen Schnapper damals geholt. Gibt's auf DVD und Blu-ray, The Dark Knight Returns. Und da ist Batman schon ein bisschen, also schon ein bisschen älter. Und Ben Affleck ist ja auch schon ein bisschen älter, ein älterer Batman. Und da ist er halt schon 10 Jahre lang Batman, schon ein bisschen länger im Geschäft. Und der Film spielt direkt nach den Ereignissen von Metropolis, nach Man of Steel, als er die Bude da zerstört. Aber ich habe was Tolles gehört in dem Podcast. Metropolis ist New York bei Tag, Gotham City ist New York bei Nacht. Ja, also ich kenne leider jetzt Metropolis nur aus dem Man of Steel so richtig. Also da ja. So ist es mir jetzt im Gedächtnis geblieben. Ich habe die alten Superman-Filme nie geguckt. Ich habe nur die Serie damals dann geschaut. Wie hieß die nochmal? Die hieß ja nicht Superman, sondern Lewis jetzt und Clark. Jetzt ist ein Notfall. Okay. Jetzt ist soweit. Jetzt hat Lilly gerade das Festnetztelefon reingebracht. Soll ich aufmachen? Oder? Ja, mach mal kurz wir atmen einfach kurz durch. Ich lasse eine Entspannungsmusik laufen, hol mir so lange noch eine neue Flasche Getränk. Hast du neue Batterien gekauft oder wie? Chris, hast du mich verstanden? Bin schon wieder ausgegangen. Und du, ist ganz schlimm, von unserem Telefon, da gehen die Batterien. Also die Akkubatterien sind kaputt voll. Die kannst du jetzt 4 Minuten lang wechseln. Habe ich davon. 4 Minuten? 4 Minuten hast du Zeit. Schreibst du mir wieder so wie lange? Ich schreibe dir, Baby. Gut, dann mach mal los. Ja, lass schon laufen. Und immer schön, liebe junge Menschen, schön mitatmen, das hilft. And now let us do the sound vibrations. Very few people realize the importance and the potency of the vibrations that we can produce by our voice, because it gives like an inner massage to the entire body. Our glands, our organs are getting the benefit of this inner vibrations. We do it with the different vowels. Now, E vibrates in the head, hence the pituitary gland, the pineal gland, the brain, the eyesight are all affected by the sound of E. Let us do first the E. Shall I do it alone? And then you will join me. Sure, I will do longer than you can do. Inhale a deep breath and then instead of exhaling, sound it out, which would be like... Thank you. you stop before you're out of breath. Sure, I'm not expecting you to do it that long. Let us do it shorter and with the full strength of the outgoing breath. Yes? Everybody has their own pitch. You do it at your pitch. Sure. Let us do first E and the second half time A. A affects the upper part of the lungs. Sitting straight. Inhale a deep breath. E. With the whole strength of the outgoing breath, then just go into the feeble sound because that doesn't start vibrating anything. Now we do the next one, we will do A and second half time U. The A affects the gullet, the throat, the tracheas, and the thyroid gland. U, the intestines and the lower organs. So we'll do A, like in weather, A, A, U, inhaling. Fine, that's enough. And the last, O affects the lower part of the lungs. And OM strengthens the heart. So let's do the O heart. Inhaling. O. Zerbrochen. Da war der arme Pitti Platsch ganz schön traurig. Aber dann hat er sich Meister Nadel das Bügeleisen geholt und ist damit wutsch den Rodelberg hinuntergeschlittert. Hoho, war das seine Fahrt. So, hast du deine Batterien drin, ne? Ich hab sie drin. Oh, toll, toll, toll, toll. Toll! So. Ich habe auch eine Tüte Haribo. Geil, Handy mal fassen! Gibt's doch nicht. Nur so leise auf einmal. Ich bin leise? Ganz leise. Das, ganz kann, leise. Das muss an ganz dir liegen. Leise. Ganz leise. Also ich kann jetzt hier kein leise Treten meinerseits auf meinem Gerät feststellen. Das muss. Weißt du was, dann mache ich dich einfach hier lauter. Das geht nämlich ganz einfach, indem ich hier einfach sage, Cortana, Ricky, bitte lauter machen. Ja, so hat bediene geklappt. Ich übrigens meinen Fernseher, weil die Fernbedienung geht nicht mehr. Geht nur noch mit Sprachfernbedienung. Immer noch nicht. Also habt ihr immer noch keine Lösung für dieses Problem? Ja, ich müsste halt jetzt zum Mediamarkt und die Müde da abgeben und dann wahrscheinlich einschicken lassen und habe ich eigentlich keinen Bock. Muss ich ganz ehrlich sein. Nee, dann benutze ich seit neuesten Samsungs Sprachmutti und laber da mal rein. Lautstärke 20. Danke. TV ausschalten, weil man kann zum Beispiel nicht sagen, Fernseher ausschalten, dann geht's nicht aus. Aber wenn ich TV ausschalten sage, dann geht's aus. Kennst du Mimo? Mimo, nee. TV wird auf 20 gestellt. Nee. Kennst du nicht? Nee. Mimo. Du kennst auch Mimo. Nee. Ach stimmt, du bist ja im Osten groß geworden. Und klein. Groß und klein bin ich da geworden. Klein gehalten wurdest du, aber körperlich groß geworden. Sehr groß geworden bin ich da. Mhm, ganz großer Mann. Ein großer, gut aussehender Mensch geworden. Das ist mir, ich war ja am, ach so, das wollte ich ja auch noch erzählen. Am Montag hatte ich ja meinen großen Vorstellungstermin in unserem Fitnessstudio und bin da reingelatscht. Und dann muss man sagen, man konnte jetzt noch nichts erkennen, dass das jemals ein Fitnessstudio werden soll. Da ist also noch Extrembaustelle angesagt. Aber ich wurde gleich von einer jungen, attraktiven, sportlichen Frau begrüßt, die mich fast schon erwartet hat, muss man sagen. Und dann hat sie mir da so alles erzählt. Das ist eigentlich alles auch blödes Gelaber. Das hat mich eh nicht interessiert, wenn ich ehrlich sein soll. Interessanter war, was kostet der Spaß? Und ich habe ja das Angebot, also nicht nur ich, alle, die da waren, haben hast das Angebot. Hast du gemerkt, dass du gar kein Tinder brauchst, sondern einfach nur das Fitnessstudio, ne? Ja, das brauche ich ja sowieso nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so durch die Stadt gehe, das fällt mir ganz oft auf, da drehen sich aber einige Damen um. Mm. Das sage ich auch immer Melli, guck mal hier, hast du gesehen, wie die geguckt hat? Und, man, und manchmal lasse ich Melli so ein paar Meter vorlaufen und dann darf die zugucken, wie ich bewundert werde. Ja. Und kenn ich irgendwoher. Ja, das ist einfach, glaube ich, auch wichtig, um seine Beziehung zu festigen. Einfach durch Angst. Einfach so, genau. Klar machen, also wenn du nicht spurst, dann siehst du ja, was hier abgeht. Wenn du nicht spurst, fick ich fremd. So, auf jeden Fall war ich in diesem Fitnessstudio und das Angebot kann sich sehen lassen aus meiner Sicht. 20 Euro für alles. Das finde ich, ist wirklich ein guter Preis. Es sind bei alles sind natürlich so ein paar Sachen drin, die interessieren mich nicht. Also ich kann dir ja mal, du kannst mir ja mal einen Ratschlag geben. Also, 20. Ich kann gar keinen Ratschlag, so akrobatisch bin ich gar nicht. Hallo! Warte mal, ich will gerade ein bisschen lachen. Gute Richtig, ich will gerade ein bisschen lachen. Hallo! Also auf jeden Fall ist es so gewesen, dass, also du musst mir jetzt hier so ein bisschen aus der Bredouille helfen. Normalerweise kostet es 19,90, das ist dann halt einfach nur Training. Ja? Da ist sonst nichts dabei, ist ja logisch. So und mir bietet man das Ganze jetzt für 19,90 an, aber ich krieg das All-Inclusive-Paket, das normalerweise 29,90 kostet. Da ist jetzt dabei ein Solarium, gebe ich einen falschen Fakt drauf. Ich gehe nicht ins Solarium. Also ich kann mir vorstellen, dass ich Krebs so irgendwann von alleine bekomme, brauche ich jetzt nicht unbedingt noch ein Solarium dafür. Dann ist so eine Massageplatte dabei, die muss da. Hast du dich da eigentlich auch schon drauf? Auf Krebs? Auf dieses kollektive Bemitleidet werden, wenn du Krebs hast. Ob ich mich darauf freue, weiß ich jetzt nicht. Die Zeit, die ich haben werde, die werde ich auf jeden Fall genießen. Ich habe in der letzten Woche so viele Arschlöcher kennengelernt. Ich bin ganz froh, dass es Krebs doch noch gibt. Ja, klar. Ich meine, für alles gibt es einen Grund. Genau. Also es ist so, diese Massageplatte, die würde mich schon sehr reizen. Das muss richtig geil sein. Das muss irgendwie so eine Floating-Platte sein und da rammelt dir da hinten den ganzen Rücken gerade. Kannst du dich noch an letztes Jahr erinnern, Anfang Dezember? Ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern, ja. Da habe ich das gemacht. Ist toll. Ach, du warst da schon mal? Ja, ja, genau. Da habe ich das ja vom Arzt verschrieben bekommen. Ah, okay, das ist das. Okay, alles klar. Weil das ist mit dabei bei diesem, bei diesem Sonderangebot. Mit Handtuch aber nur benutzen. Nur mit Handtuch. Ah, da bin ich ja völlig abgehärtet. Meine Keime sind so angriffslustig. Wie gesagt, ich bin in der DDR groß geworden. Ich bin letzten Endes nicht am Atomkraftwerk aufgewachsen, sondern im Atomkraftwerk. Also von daher das Atomkraftwerk ist neben dir groß geworden. Absolut, trage ich heute noch eine Hose. Auf jeden Fall, das ist jetzt zum Beispiel was, was mich interessieren würde. Dann sind so Kurse dabei, mache ich alles nicht. Ich mache keine Kurse, ich bin doch nicht schwul. Und das ist mir egal, ob sich da jemand persönlich jetzt angegriffen fühlt. Ich bin nicht, nur schwule Menschen machen Kurse mit. Das steht auch so in jeder Richtlinie drin. Ja, wir wollten auch mal Kurse machen, aber wir haben es uns nie getraut. Wir haben auch immer gedacht, machen wir nächstes Mal. Ja, du kannst ja keine Kurse mitmachen. Hast du einen Dachschaden oder was? Da auch so Kickbox-Cardio. Kickbox-Cardio. Mal Liegestütze. 120. In 50 Sekunden. So, nee, also Kurse mache ich nicht. Das ist mir zu doof. Also ich muss anders sagen, ich würde Kurse machen, wenn die nicht immer so voll wären. Also dann, wenn so 3-4 Leute nur da wären, dann würde ich so einen Kurs mitmachen. Aber wenn da so, oh nee, dann sind so hässliche Menschen dabei und dann kriege ich sowieso ein zu viel. Wenn kann da jemals ein hässlicher Mensch neben mir trainiert, gehe ich sowieso sofort. Das ist ja ekelerregend. Es kann ruhig ein hässlicher Mensch sein, klein und hässlich. Ganz schlimm. So. Dann lieber dick und hässlich, aber kleine Menschen, kleine Männer. Ganz schlimm. Ja, kleine Männer sollten sich mal schämen. Also, und dann ist halt noch so Getränkebar dabei. Mit Pferdeschwanz, ganz schlimm. Brauche ich aber auch nicht, Getränkebar. Also, wenn sie dabei ist, werde ich sie nutzen, aber ich bräuchte es nicht. Also, du verstehst, den Mehrwert, der mir geboten werden würde, bezieht sich eigentlich nur auf diese Massageplatte. So, und jetzt ist natürlich meine Frage, achso, ich muss noch dazu sagen, ich muss diese 19,90 dann, also den Jahresbeitrag, praktisch komplett bezahlen. 318 Euro sind das. Nur dann kann ich dieses Angebot annehmen. Also ich kann nicht monatlich bezahlen, sondern musst es komplett mit einmal bezahlen. Und die Alternative ist halt, wenn du es monatlich bezahlen willst, kostet 26,90. Also dann ist es 3 Euro bitte billiger. Die andere Möglichkeit wäre, Alternative finde ich so negativ behaftet momentan. Es gibt für mich nur 2 Varianten. Beide kosten mich 19,90 im Monat. Entweder ich zahle das jetzt mit einmal, dann habe ich es weg und kann alles da mitmachen. Oder ich zahle es halt monatlich. Ich schwanke da, weil ich brauche auch ein neues Handy. Ja. Und außerdem gehe ich in Urlaub. Also ich schwanke da jetzt so ein bisschen, was ich jetzt machen soll. Die Kosten, es wird ja nichts billiger, egal wie ich es mache, ob ich jetzt mein Handy dann nicht komplett neu kaufe, sondern mit Vertragsverlängerung mir hole oder ob ich jetzt hier den Fitnessstudio-Vertrag direkt mit einmal bezahle, kommt für mich dann letzten Endes finanziell gesehen fast aufs Gleiche raus. Das überlege ich halt. Soll ich... Ja. Würdest aber dann schon sagen, ja, da würde ich schon dann das mit einmal bezahlen und, oder? Ich denke schon, ja. Ja, nächsten Dienstag, das war auch noch lustig. Ich habe dann zu der Frau gesagt, ja, okay, dann melde ich mich morgen. Dann sagt die zu mir, nee, das gilt nur heute, das Angebot. Na, habe ich gesagt, ja, so ein bisschen. Hat sie das schon erledigt, wäre dann meine Antwort gewesen. Nee, war nicht meine Antwort. Dann habe ich gesagt, das ist aber ein bisschen kurzfristig, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, weil ich erbitte mir eigentlich immer so einen Tag oder eine Nacht Bedenkzeit. Das mache ich bei allen Entscheidungen, die finanziell gesehen teurer sind als 50 Euro, außer bei Tinder. Und würde halt dann morgen mich melden wollen. Nee, da geht das nicht. Also dann müssen sie, und jetzt kommt's, 9 Termin ausmachen und muss dann nochmal hinkommen, muss mir das nochmal alles anhören und dann kann ich zusagen. Und deswegen habe ich jetzt nächste Woche Dienstag meinen nächsten Termin. Hast du noch einen gekriegt, ja? Ich habe gerade noch so einen gekriegt. Also, da gibt's ja so ein Online-Portal, da kann man sich den Termin raussuchen. Und da war es so, dass halt, ich glaube, 2 Zeitfenster, die sind immer so 30 Minuten lang, in den nächsten 10 Tagen, die waren ausgebucht. 2 Zeitfenster. Also hatte ich gerade noch Glück, kann man fast sagen. ich werde es wahrscheinlich komplett bezahlen. Ja. Mache ich jetzt auch ein bisschen abhängig davon, ob mein Handy überhaupt noch durchhält bis Dienstag. Das wird immer schlimmer. Ich kann mittlerweile nicht mehr Podcasts hören und WhatsApp schreiben. Dann setzen die Podcasts aus. Neulich wollte ich in ein Bild, also wenn du auf Google Bildersuche halt ein Bild raussuchst und das dann auf dein Handy speicherst, wollte ich speichern. Und ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst oder ob du dafür zu jung bist. Früher war es so, wenn du nicht lang genug gewartet hast, hast auf Speichern gedrückt, dann hat sich, also du hast zwar das ganze Bild gesehen in deinem Browser, aber auf deiner Festplatte wurde dann nur irgendwie so ein Viertel des Bildes gespeichert, weil der RAM das noch nicht komplett hochgeladen hat. Eindeutig zu jung, bin ich viel, viel zu jung. Und so sah das dann auf meinem Handy aus. Da hatte ich wirklich, also du hast das Bild komplett gesehen, ich drücke auf Speichern, guck danach, wo ist das Bild, dann waren da irgendwie nur so 4 Pixel rein, hat mein RAM bis dahin nur geladen. Da habe ich gedacht, oh, das ist aber, das Telefon ist vielleicht nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand jetzt, müssen wir mal handeln. Na was denn? Du musst ja schon wieder weg. Merk ich doch. Nein, aber ich habe einen Bullenhunger, Ja, musst Feuer essen. Ich habe heute schon Kartoffelsalat und Wiener Würstchen gegessen. Oh, toll. Das wäre ja mein Traum. Ja, da habe ich gedacht, so kleine Reminiszenz an die Abendgala, die man übrigens immer noch for free downloaden kann, muss man mal sagen. Noch for free. Ja, würde ich an eurer Stelle auch sofort machen. Ich guck mal, wie viele Downloads wir da jetzt mittlerweile haben. Das interessiert mich nämlich. Weil das ist ja unser neues Flaggschiff gewesen. Das war ja lange diese erste Vierecken-2-Elfer-Ausgabe, muss ich nochmal sagen, die wir da auf die Beine gestellt haben. Das war eine schöne Vierecken-2-Elfer-Ausgabe. Ja. Begistarian und die Kovac Brothers war schön. Außerdem gibt's noch eine neue EK Soundshow-Ausgabe von irgend so. Die war vielleicht wunderbar. Du hast sie gar nicht angehört, du Arsch. Das bedeutet, das ist richtig. Wusste ich doch. Habe ich nämlich am Anfang, beim ersten Track, habe ich einfach Scarlett Johansson von Her, habe ich da, wo sie da kurz bevor sie ihren Orgasmus hat, also als sie sich so in Rage redet mit Joaquin Phoenix, da habe ich so ein bisschen was rausgeschnippelt und da reingepackt. Sehr, sehr geil. Man muss aber dazu nochmal sagen, wir regen uns ja immer über die Leute auf, die sagen, ja, wir müssen den Film im Original gucken. Jetzt müssen wir wirklich mal auch in dieses Lager turnen. Her muss man im Original gucken. Skate Joe ist einfach so herzzerreißend und großartig. Dieser Film, ich liebe wirklich diesen Film. Und ich habe wirklich, ohne Scheiß, habe ich den Soundtrack von Her, den habe ich hier auf Spotify. Und ab und an, dann lassen wir den auch mal zu Hause laufen. Ja, nee, also absolut. Ich finde aber auch Joaquin Phoenix ist mit seiner etwas nuscheligeren Art ja, da in diesem Film. Das passt halt auch wie die Faust. Aber er nuschelt schon, also nicht nur in dem Film. Kann ich nicht sagen. Das war, glaube ich, der erste Film, den ich von ihm auf Englisch gesehen habe. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber wahrscheinlich, sonst hätte ich es ja vorher schon mal bemerkt, dass er da so rumnuschelt die ganze Zeit. Aber das ist wirklich ein wundervoller Film. Und ich bin ja gerade großer House of Cards Gucker. Also das ist ja wirklich unfassbar, wie geil diese Serie ist. Ich muss dazu sagen, ich habe die dritte Staffel erst geguckt und die vierte läuft ja jetzt auf Sky und habe die dritte jetzt, glaube ich, innerhalb von einer Woche oder so komplett weggesuchtet und jetzt bin ich schon rucki-zucki bei Sky mit eingestiegen. Und ich kann dir nur eins sagen, das ist wirklich, also aus meiner Sicht ist das genau die Art, ich nenne es mal Filmkunst, die ich liebe. Oh, das, die vierte Wand durchbrechen, ja? Nee, das ist nicht so die Komponente. Das finde ich auch dann und wann gut. Für mich ist es die Intelligenz hinter dieser Serie, die diese Serie versprüht. Das ist einfach eine Serie. Ich glaube, wenn du völlig dumm bist, kannst du die Serie nicht gucken. Ja, weil du Zusammenhänge vielleicht nicht ganz so verstehen kannst. Es ist wahrscheinlich, bilde ich mir da jetzt zu viel ein drauf. Also, das muss man natürlich aufpassen, dass es jetzt nicht falsch ankommt, dir gerade. Ich verstehe, wenn manchen Menschen diese Serie etwas zu tröge erscheint. Ja. Versteht man das jetzt, was ich damit sagen will? Mhm. Man muss sich schon so ein bisschen für diese politischen Dinge interessieren. Ich laufe auf dünnem Eis gerade. Wie das von Kevin Spacey und Robin Wright dargeboten wird, das ist viel viel interessanter als die Substanz, die sie loslassen. Ich habe ja auch nur die erste Staffel gesehen, aber ich finde, die beiden sind eigentlich der Grund, die Serie zu gucken, als eher, also auch natürlich der Aufstieg bis ins Weiße Haus, bis zum Präsidenten. Spoiler! Das ist natürlich auch mega geil, aber ich finde die beiden finde ich fantastisch. Das wird dann später noch. Also nicht nur die beiden sind enorm wichtig für diese Serie, so kann man es mal sagen. Also man hat das Gefühl, dass manche Rollen, das merkt man, die sind, ich glaube, aufgrund Kostenproblematiken ein bisschen schwächer besetzt. Aber andere Rollen, die sind so geil besetzt einfach, dass da bleibt mir die Spucke weg. Und jetzt spielt ja in der vierten Staffel Neve Campbell mit. Neve Campbell kenne ich nicht. Natürlich kennst du die noch. Von Scream. Scream kennst du. Ja, den kenne ich wirklich. Und wie heißt die? Die heißt doch Neve Campbell. Die Tussi, die hat auch bei Wild Things mitgespielt. Wild Things. Kennst du die nicht mehr? Alter, die sieht, ich kann dir sagen, die hat wirklich, die habe ich jetzt das letzte Mal vor 20 Jahren gefühlt gesehen. Also diese 20 Jahre haben dieser Frau aber mal sowas von gut getan. Das war nicht die, von der ich dir einen Screenshot geschickt habe. Mhm. Die finde ich aber auch so geil. Oh, ist die geil. Aber das gefällt dir nicht. Ist dir zu alt wahrscheinlich, wa? Nee, ach, überhaupt nicht. Kim Dickens. Oh. Die hat in der dritten Staffel eine Journalistin. Die war mir zu alt. Oh, Kim Dickens. Oh. Die war mir ganz wahnsinnig. Die hat auch bei Gone Girl mitgespielt. Das war die Polizistin. Ah. Und bei Fear the Walking Dead spielt die mit. Habe ich halt nicht gesehen, deswegen kann ich da nichts zur Rolle sagen. Ich weiß es nur. Ja, auch eher. Haben wir, glaube ich, vor der letzten Folge oder so haben wir aufgehört. Auch eher, am Anfang dachte man, boah, ja, aber auch, dann auch eher eine dumme Serie, eine unfassbar dumme Serie. Fear the Walking Dead, habe ich nie gesehen. Also ich will es auf jeden Fall sehen. Ich habe ja auch die ganze Zeit noch. Guck mal, also eher Prädikat, eher eine ganz, ganz eher, möchte man fast sagen, eine dumme Serie, eine unglaublich dumme Serie. Ich hab hier noch so einen 30-Tage-Kostenlos-Gutschein irgendwo rumliegen für Prime. Schieb den mal ins Arschloch. Ja, den werde ich mal irgendwann nutzen, wenn ich mal dafür Zeit habe. Aber Neve Campbell, ich sag's dir, also ja, Neve Campbell bei House of Cards. Hüfter Schlüpper. Kann ich ja noch sagen. Der Schlüpper, schön. Oh, ist das ein geiles Schwein. Und ich bin ja sowieso Robin Wright-Fan und mir ist jetzt erst aufgefallen, vielleicht ist es auch erst ab der vierten Staffel so, dass die Regie führt bei House of Cards. Ja, echt? Ja. Aber Spacey produziert die Mühle ja auch. Sie produziert das auch. Spacey produziert das Ding und sie führt Regie. Jedenfalls war das jetzt bei den letzten drei Folgen so. die ich gesehen habe. Da habe ich aber auch erst mal so richtig drauf geachtet. Ich mag den Vorspann, aber ich träume mich da immer so nach Washington, kann man fast schon sagen. Ich wirklich, wenn ich den Vorspann sehe, ich weiß nicht, ob du den gerade geladen bekommst, so, dann denke ich immer, da laufen doch immer dann so die ganz schnell die Bilder ab und du siehst die Autos. Ja. So, dann denke ich immer so, das sind jetzt gerade Menschen, die da in diesem Vorspann praktisch mit dabei sind, die es wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, die es gar nicht wissen und so. Und das sind so Menschen wie du und ich. Ich weiß nicht, da philosophiere ich da manchmal so vor mich hin und überlege mir, was die wohl an dem Tag gemacht haben. Und dann hat ihr da relativ lange Zeit. Das ist ein langer Vorspann. Ja, das ist sowieso bei diesen HBO und Netflix-Serien. Was ist das, AMC? Wer macht das? House of Cards ist nur Netflix. Ist nur Netflix, ja. Ihr nehmt sich ja, siehst du ja auch bei Sopranos und so, das ist ja auch immer mega lang, das Intro. Ja, das haben sie später dann ein bisschen schneller ablaufen lassen, weil sie Probleme bekommen haben, weil die Werbespots, weil sie so viele Werbespots verkauft haben. Oder wahrscheinlich ging es da wirklich nur um ein paar Sekunden, aber deswegen mussten sie dann das Intro von den Sopranos schneller laufen lassen. Um halt dann auch irgendwie 2 Sekunden Werbung länger reindrücken zu können und so. Weil wahrscheinlich der Produzent oder Regisseur gesagt hat, ich werde definitiv nicht das Intro kürzen oder so. Ja. Das fand ich auch noch ganz interessant. Ja, aber da kann ich nun wirklich eine Guck-Empfehlung aussprechen. House of Cards ist eine Serie, die muss man sich angucken. Warte mal, jetzt ruft ja meine Oma an. Da muss man mal kurz rangehen. Also, hallo? Ja, Enrico? Ja, ich bin's. Ja, horch mal, habt ihr eine andere Telefonnummer? Ja, warte mal, warte mal ganz kurz. Ich habe noch jemand anderen am Telefon. Ich ruf mal schnell die Melli, ja? Und dann kann die kurz mit dir weiterreden, weil sonst. Warte, bleib mal kurz dran. Ja. Also während jetzt Ricky die Melli holt, kann ich ja ganz kurz mal der Oma die Telefonnummer durchsagen. Und zwar ist das die 0157. 0157 für Schwebingen. Und dann ist es die 38647 fürs Hause Palm, also für alle. Wenn die Oma das jetzt nochmal hört und eventuell die Melli jetzt nicht aufzufinden ist, kann sie sich diesen Podcast nochmal anhören. Die Telefonnummer wurde jetzt gerade nochmal durchgesagt. Und ich denke mal, da habe ich auch dem Ricky einen schönen Dienst getan. Somit. Hallo, ich habe gerade die Telefonnummer übrigens durchgesagt, falls deine Oma... Ja, okay, dann kann die sich den Podcast auch noch anhören. Ja, ja. Ja. Hm. Guckst du sonst irgendwelche Serien gerade? Daredevil gucken wir. Daredevil? Die zweite Staffel jetzt, oder? Erste. Okay. Ich habe Daredevil, erste Staffel, irgendwie ein paar Folgen nur gesehen und jetzt habe ich das mit Lilly nochmal angefangen. Man muss sagen, Lilly ist unfassbar gelangweilt von der Serie und ich finde sie wirklich gut, aber wie es so ist, werden wir es wahrscheinlich auch nicht weiter gucken. Okay. Ja, ansonsten, nee, halt viel, alles was zählt unter uns, gucken wir halt ganz viel, ist ja auch stark gerade, also wie da wirklich die Schauspieler da wirklich sich gerade auch zu neuen Höhen pushen. Viel Let's Dance gucken wir ganz viel Let's Dance, dann gucken wir nochmal die 10th Anniversary, das Dschungelcamp, Blu-ray-Box, gucken wir auch nochmal ganz viel momentan und ansonsten gucken wir auch viel Til Schweiger, das ganze Oeuvre von Til Schweiger gucken wir gerade nochmal komplett durch und das ist es so im Prinzip. So, jetzt gilt es nochmal kurz Danke zu sagen, habe ich letzte Woche vergessen, aber hätte eh keiner gehört. Der Brief! Der Brief kommt noch und wir müssen uns bei Mike bedanken. Nachnamen nenne ich nicht, denn der hat auch 15 Euro auf PayPal uns gespendet und wir haben ja gesagt, das ist gar nicht schlecht, denn im Juni oder so werden 70 Euro für unsere Seite fällig. Jetzt haben wir schon 25 Euro zusammen. Das ist also wirklich vielen, vielen Dank, lieber Mike. Und eigentlich wollte ich dir ein Lied widmen, aber das habe ich in der letzten Ausgabe dann zweckentfremdet. Also sei mir nicht so böse oder zu böse. Ich revanchiere mich dann nochmal für einen. Ich fand übrigens in der letzten Ausgabe. Mit einem schönen Blowjob. Ja? Das Lied von dem kleinen Jungen fand ich so toll. Das. In welcher? In unserer Ausgabe. Das ist richtig. Welches habe ich denn da gespielt? Weiß nicht, ob ich es noch. Ich bin, glaube ich, gerade an der Stelle. Ich gucke mal schnell. Ich habe das wirklich Bonbonfabrik meinst du wahrscheinlich. Hä? Das Bonbonfabrik. Nee. Warte, ich kann. Ach, Speedy Motorcycle. Speedy Motorcycle. Ja. Ist Daniel Johnston. Wenn du willst, kann ich dir heute auch nochmal Daniel Johnston spielen. Ja, Daniel Johnston ist. Also nicht Johnston. Johnston. Johnston. Ja, Daniel Johnston. Das Speedy Motorcycle ist für mich jetzt schon Welthit. Ja, das spiele ich dir nachher, spiele ich dir einfach nochmal Sorry Entertainer nachher. Das ist auch ein wundervolles Lied. Kann ich dir nachher nochmal reinknüppeln. Da freust du dich bestimmt. So, ja. Jetzt kommen wir zum Brief. Das wird auch nochmal ein kurzes Segment hier einnehmen, denn ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Achso, und da muss ich nochmal schnell, ich muss nochmal kurz was einwerfen hier. Und zwar, manchmal, so jeden Tag, gehe ich auf iTunes, hack da WhatsApp rein und lese mir durch, ob wir neue Bewertungen bekommen haben, beziehungsweise guck halt, ob es neue Bewertungen gibt und wenn es welche gibt, dann lese ich mir die durch. So ist es richtig. Und da ist mir aufgefallen, dass wir haben ein paar Bewertungen bekommen. Speedy Motorcycle. Danke. Und da ist mir eine Bewertung sofort ins Auge gestochen. Ich freue mich natürlich über jede Bewertung. Was ist denn jetzt los? Was? Money on the Bank. Benny wünscht sich schon wieder, dass wir heute Nacht eine Wrestling-Show zusammen gucken. Mache ich ja. Mit dir. Die 2011er mit CM Punk gegen John Cena? Ja, das war toll. Cena gegen okay. Punk. 2011er Money in the Bank, das war großartig. Ich will wieder Money in the Bank gucken, die Alte. Wieder Money in the Bank gucken? Das aber das 2011er nicht. Sollte schon sein, oder? Ja, natürlich, da will ich sie. Vielleicht das letzte große WWE-Event. Denkwürdige. Das ist nicht vielleicht also so, Crowd, das ist definitiv so. Die Crowd war also so geil, wie ich es danach, glaube ich, nie wieder erlebt habe. Außer als wir natürlich mit Non-PG irgendwelche Countdown-Shows veranstaltet haben. Da hatten wir noch eine bessere Crowd. Aber das ist wahr. Bezog sich auf uns. So, jetzt habe ich die Bewertung gefunden. Die ist überschrieben mit großartiger Unterhaltung, was so natürlich schon mal stimmt. Wurde abgegeben von Mehr 13247 und er oder sie Schrub. Jungs, vielen Dank für euren Podcast und die Zeit, die ihr dafür investiert. Macht weiter so und jetzt kommt's. Wir hören euch unheimlich gerne zu. Und da habe ich mich gefragt, ob wir tatsächlich hier Frauen unter den Hörern haben, außer unsere und die Tinder-Frauen. Also, die drei und Tor 1 bis 4 und unsere Frauen. Nee, nur Tor 4, glaube ich. Also Tor 4 ist da so hartnäckig, da könnt ihr mir vorstellen, dass ich da an der Stelle mal ein paar Grüße loslassen kann. Und ich weiß auf jeden Fall, dass wenn Benny ab und zu im Auto unseren Podcast hört und Jule mit drin sitzt, weiß ich, wenn man sich da mal trifft, dass Jule immer sagt, es ist totaler Schwachsinn. Ich weiß gar nicht, okay. Was er da mal hört. Schöne Grüße an Jule. Ja. Hallo. Jule. Sag immer, aber was für ein Schwachsinn. Ich weiß gar nicht, warum der das hört, sagt er immer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, danke. Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern ja, hast du recht. Nochmal aber, Grüße an Jule. Hallo. Also dieser Schwachsinn wieder da, sagt sie. Ja, also sollten uns, das würde mich wirklich mal interessieren, sollten uns hier Frauen hören, schreibt uns doch mal auf Twitter oder von mir aus könnt ihr auch anonym irgendwelche E-Mails schicken oder so, weil das würde mich wirklich mal interessieren, wie viele hier zuhören, die Brüste haben, so außer mal ein bisschen größer als die wir beide haben. Ja. Und ihr könnt uns jetzt auch auf Instagram schreiben, denn wir haben jetzt einen Instagram-Account. Das habe ich nämlich anlässlich des 10. Geburtstags von Twitter mir gedacht, dass ich einen Instagram-Account für Non-PG ins Leben rufe. Das macht Sinn. Ja, weil ich dachte mir so, okay, also bei Twitter scheint so eine Art Peak mittlerweile überschritten worden zu sein. Instagram ist der neue heiße Scheiß und da wird jetzt in Zukunft immer mal wieder also ein Bild gepostet, das möglicherweise zu einer von uns veröffentlichten Folge passt. Ist das Non-PG oder WhatsApp der Account? Ich habe mir überlegt, ob wir für jeden Podcast einen machen. Dann habe ich mir gedacht, nee, ist Quatsch. Es gibt halt nur den Non-PG-Account. Das ist der Non-PG.de. Genau, und da wirst du hoffentlich auch dein Gericht posten. Stimmt, das mache ich da. Geh mal jetzt auf Instagram. Warst du heute schon auf Instagram? Kenn ich gar nicht. Wo gibt's das? Geh mal auf Instagram, dann guckst du mal das letzte Non-PG-Bild an, das gepostet wurde. Jetzt bin ich gerade auf Instagram und da sehe ich ein Bild von Lana. Ja, es ist, sag mal so, das von nonpg.de ist fast, also da kann man jetzt auch nicht meckern. Ja. Das ist schon. Muss ich gleich mal doppelt drauf tippen. Das ist schon, da kann man sagen. Wer ist das jetzt? Das ist Instagram-Bild ist das. Ach, das ist ein Instagram-Bild. Das ist ein Instagram-Bild. Das ist ein schönes Instagram-Bild an der Stelle. Ich bin ja sogar verlinkt drauf. Natürlich, ich verlinke dich immer. Aber warum bin ich nicht die eine und du die andere Titte? Das hätte ich machen können, aber dann habe ich gedacht, wenn dann einer draufklickt, dann geraten die Titten so ein bisschen aus der richtigen Wiegung sozusagen, also aus dem Gleichgewicht. Aus der Hängung. Ja, also, das war's noch und jetzt kommen wir zu diesem Brief, den ich bekommen habe. Ich habe, ja. Ja, ja. Ich habe eigentlich einen Einspieler dieses Mal, aber ich bin mir nicht sicher. Und zwar ist das von der Sesamstraße. Oh, schön. Ich weiß nicht, ob man das einspielen kann. Kann man einspielen. Also, rein, also ich meine. Das jetzt, kann man einspielen. Willst du den Link mal haben? Ich finde es brillant. Ist das ein YouTube-Video? Ja. Ja, du musst mir dann das mal schicken und dann versuche ich das hier noch irgendwie mit reinzubauen. Also ich finde, also das geht irgendwie 2,5 Minuten oder so. Und so lange? Ja. Na, das muss ich dann aber nachträglich wahrscheinlich, also nicht nachträglich, sondern am Ende dann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schnell gebacken kriege. Muss das jetzt akut eingespielt werden oder reicht das dann auch in 10 Minuten? Es reicht auch in 10 Minuten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wir haben ja neulich nach 4.12. haben wir ja das ein oder andere Stand-up-Ding mal von dir gehört, ne? Das war ja schon unglaublich lustig. Ja, es war schon unglaublich lustig, was Dave Chappelle abgeledert hat. Aber das wirklich, dieser Clip von der Sesamstraße ist für mich also eine der humoreskesten, höchst Gedankenleistungen, die jemals produziert wurden. Aber hiermit schließt sich schon wieder der Kreis. Schau mal, ich habe dir meine Lieblingspodcasts angeboten sozusagen, ja. Und ich habe gemerkt, es hat dir nicht so gut gefallen. Du hast aber selbst gemerkt, dass es gerade auch. Ja, habe ich auch gesagt, genau, das war jetzt nicht gerade die beste Folge, die ich da rausgesucht habe. Gar keine Frage, ist meistens so. Hier, hör dir das mal an, ist total lustig. Und lustig, natürlich ist es dann nicht lustig. Ist doch klar. Aber an deiner Reaktion habe ich gemerkt, dass du jetzt zum Beispiel nicht gesagt hast, was ist denn das für ein Scheiß? Nee, so, hab ich mir gedacht. Aber ich hätte es natürlich so gesagt und hätte dir damit erspart, dann noch weiter zu suchen. Aber da merkst du, was ich für ein netter Typ bin. Ja, wahrscheinlich ist das einfach von dir dann nett gemeint. Aber wir wissen ja, nett gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Oh, Ryan hat mir geschrieben, Ryan J. Ebert, 10 Euro kostet das, wenn ich mir das Poster nach Deutschland schicken lasse. Das mache ich, glaube ich. Der hat so ein Poster selbst gemalt von meinem Lieblingscomedian Tony Hinchcliffe. Und Brian Redban ist mit drauf, den mag ich auch sehr. Und darf ich jetzt nicht wieder. Nee, da und noch 2 andere, nicht Männer. Das Mars. Sind das geile, wären das jetzt im Prinzip geile Fickfotzen, die da drauf sind? Oder? Was wolltest du jetzt gerade sagen? Nein, also die eine, die ist schon, ich muss mal gucken, ob ich ihren Twitter-Account auf die Schnelle finde. Speaking Fickfotze, hallo, was? Vanessa Johnston. Ist kalt, du hast kalte Füße. Oh, da müssen wir eine Sondersendung machen. Sollen wir kurz eine Sondersendung machen? Cold Feet. Gut. Cold Feet. So, ist er auch schon wieder weg. Das fällt mir jetzt erst auf, das ist vielleicht die Tochter von Daniel Johnston. Vanessa Johnston. Stell dir das mal vor. Speedy Motorcycle. Ja, aber ich könnte dir sagen, die hat einen anderen Speed drauf. Jetzt schicke ich dir mal ihr Twitter-Profil. Ich kann mir vorstellen, dass sie gleich einen neuen Follower hat. Vanessa Johnston findet man auf Twitter unter Vanessa Johnston. Also hinten mit 2 O-T-O-O. Die ist sehr, sehr lustig und hat das Problem, dass sie zu gut aussieht für eine Comedian und deswegen nie Auftritte kriegt, weil alle immer denken, nur weil du halt geil aussiehst und so. Ich mag die sehr, Vanessa. Ja, das haben ja auch viele deutsche Comedians, die sehen einfach zu gut aus und deswegen sind sie einfach nicht lustig genug. Deswegen verkleiden sie sich. Sie sehen einfach alle viel zu gut aus. Also ja, das muss man wirklich sagen. Also vor allen Dingen Mario Barth, da muss man wirklich sagen, der sieht einfach so gut aus, dass einfach leider ist gar nichts lustig und leider ist auch alles, ist unglaublich dumm, was der macht. Also deswegen, aber lustig. Da muss ich einfach, diese Woche zu gut aussieht. Muss ich diese Woche so lachen bei der Olli Schulz Nummer vom Aquadrom. Das habe ich bis heute nicht gesehen. Ah, das war der Typ ist halt einfach so, brauche ich dir nicht erklären, das ist halt einfach, das ist jemand, wenn der Mund aufmacht, ist es instant immer lustig. Hieß denn das noch? Wie hieß denn das Spaßbad da? Da haben sie früher einen Cargolifter hergestellt, das weiß ich noch. Ist egal, kann ich eh nicht einspielen, weil es war auf Facebook, außer es gibt auf YouTube. Ja, ich will's aber vielleicht nochmal gucken. Nee, das geht nicht mehr, Chris. Da bist du jetzt zu spät dran. Die Welle ist abgeebbt. Haben wir ja vorhin drüber geredet. Dann ist der Hype halt weg. Olli Schulz, wie hieß denn diese scheiß Tropical Island? So hieß es, genau. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier auch noch... Natürlich nicht. Tropical Island, hier habe ich's. Auf Facebook war das. Ich hab's jetzt bei YouTube. So ein selbstgefilmtes Video? Muss so mit der Handykamera selbst gedreht worden sein. Bunga Party? Nee. Da musst du auf Facebook gucken. Ist egal. Ah, das war auch saulustig. Das ist einer der wenigen deutschen Comedians, die ich echt lustig finde. Das ist ja da so Mundschuh mit Sicherheit auch. Der hat mir manchmal ein bisschen nicht zu krass, sondern da ist, der rutscht manchmal auch ins Blöde, aber da weiß ich immer nicht, ob man das absichtlich macht. Da habe ich mich sehr darauf gefreut, dass Serdar Somunç schon mal letzte Woche bei Neo Magazin Royal beim Bernd Böhmermann, ne? Mhm. Und da haben sie halt dann ein Lied gesungen für Beatrix von Storch und für andere Freunde da von der AfD. Hm? Und das haben sie richtig gut produziert. Das haben sie halt in 4:3 gemacht, in Schwarz-Weiß mit so einem schlechten Sound. Und da hat halt Serdar Somunç hatte, kennst du auch früher, wie die Schwarzen dargestellt wurden, mit so einem weißen Jackett, mit so einem roten Hut auf, weißt du? Ja. Ja, so saß und hat da Klavier gespielt und Jan Böhmermann hat halt dazu gesungen. Und das da habe ich mir gedacht, da geht fast noch mehr, aber es war schon lustig. Hast du das Video gesehen? Nee, das ist Jan Böhmermann. Ja, aber auch Serdar Somunç. Ja, ich weiß, aber da, ich werde einfach nicht warm mit dem Jan. Aber mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich nicht alles verteufle, was er macht. Das ist doch auch gut. Ja, das ist gut. So, jetzt kommt die Post hier vorzutragen. Danach mache ich hier den Kaspar aus der Tonne. Also, Kaspar aus der Tonne? Na, hier von der Sesamstraße. Das ist so gut, das ist echt, das ist na, pass auf, dann machen wir das jetzt, dann ziehen wir das jetzt hier mit vor. Der Chris ist ja für dich feucht im Schritt. Mal gucken. Ja, warte, machst du das jetzt an? Ja. Wann? Dann will ich auch nochmal gucken. Kann er gar nicht mehr abwarten. Nee, es ist einfach so gut, vor allen Dingen das Ende ist also dieser komödiantische Peak, also, der dann erreicht wird, ich sage mal, es geht in 3, 2, 1, los! Es ist einfach du weißt, man hört dich wieder nicht. Nicht mal. Guck, nicht mal. Ach so, weil es zu laut ist. Knock. Erde. Jep. Guck. Oh. Ah. Hallo. Grüß dich. Erdling. Na du. Hallo. Hört sich an wie eine Reds-Folge. Jetzt ist das schwarze Gast. Buch. Erdbuch. Jeep. Jeep. Ah. Kuh. Jeep. Jeep. Kuh. Ja, Kuh. So haben sich mal eines Samstagnachts unsere WhatsApp-Nachrichten angehört. Was weißt du noch? Katze! Katze! Katze! Miau! Miau! Knock. Buch. Oh. Ha. Huhn. Jip, Huhn. Jip. Oh. Hier wird das gemacht, und zwar in sehr hässlicher Form, was die Eltern versäumten. Hier wird aufgeklärt. Ja, Chris. Ja. Hast du mir natürlich ein Ei hier ins Nest gelegt. Glaub nicht, dass ich darauf reinfalle. Ja, warum denn nicht? Ja, nein. Da erzählst du mir was von der Sesamstraße, aber gerade am Ende hat man ja eindeutig gemerkt, wo diese Ergüsse wirklich her sind. Vom AfD-Parteitag. Da habe ich doch sofort, habe ich da eine Ulrike Petri rausgehört. Ja, dann macht man dir einfach so schnell nichts vor. Ja. Hast du die Message, hast du verstanden? Würdest du eigentlich Frauke Petri ficken, wenn du könntest? Ja, das ist eine schwierige Frage. Nö, finde ich eigentlich nicht. Man muss wirklich sagen, also was die in letzter Zeit so für Interviews gegeben hat, mal fernab von völliger politischer Gesinnung, das ist so Low-Level-Shit, da würde ich ganz klar sagen, nein. Siehste? Jetzt kommen wir zur Post. Also, die letzte Ausgabe war ja so ein bisschen Themenschwerpunkt, würde ich mal sagen, Tinder. Und das scheint. Ach so, wüsste ich jetzt. Ich wusste es auch nicht, aber es scheint Leute da draußen zu geben, die der Meinung sind. Unter anderem Flori aus Berlin. Ja. Wo wir bald sind. Absolut, August. Ach so, kann ich ja selber. Ich habe jetzt nämlich einen neuen Nippel hier. Und zwar von Missy Elliott und zwar den hier. Hallo! Habe ich vorhin auch extra für Jule eingespielt. So, übrigens finde ich Jule einen sehr, sehr schönen Namen. Dass sich jetzt der Benny aber bloß nicht auf den Schlips getreten fühlen, dass das jetzt so eine Art Tinder-Abwerbungsversuch ist meinerseits. Bin ja mal gespannt, was da also ist ja bald, da kommt ja bald ein Respawn, sage ich jetzt mal. Also neuer Löffel, ein Respawn. Ja, da wird ja ein Kind respawned. Und da bin ich mal gespannt, da ist immer noch der Name nicht revealed worden. Dieter, immer Dieter. Und ich finde es immer schwierig, wenn man dann irgendwie über Kindernamen, weil es ja nahe liegt, spricht und dann, also irgendwie ja ganz schlimm, also das geht ja gar nicht. Also ich würde Folgendes machen. Also hier mein Tipp, wird es ein Junge oder ein Mädchen? Mädchen. Scheiße, beim Jungen würde ich so machen, dass ich einfach ein Töpfchen nehme mit lauter Diktatoren und dann anderen mit Terroristen. Und dass dann jeder immer einen Namen ziehen kann, dass man dann so einen Doppelnamen hat, wie zum Beispiel Mohammed Adolf. Oder wie ist der nochmal? Saddam. Was gab's denn noch für Attentäter? Ich kenne nur Mohammed Atta. Saddam wahrscheinlich. Ja, nee. Also jetzt zurück zu Flori. Osama Saddam. Stimmt. Ja. Ah, Osama. Mein Lieblingswitz übrigens ist immer noch wie war das nochmal? Auf Osama Bin Ladens Anrufbeantworter kommt jetzt, bin ich da, bin Baden. Tschüss, euer Bin Laden. Ich finde es lustig, jetzt gemacht, wenn ich Osama Bin Laden wäre. Stell dir mal vor, bin ich da, bin Baden, euer Bin Laden. Das wäre so schön gewesen. Aber übrigens, weißt du eigentlich, ob Pocho was abhört? Der muss, das ist eine Auflage, hier Teammitglied zu sein. Ich glaube, also unter der Woche kam ich ja mit dieser brillanten Idee, was man zum Beispiel in Berlin so machen könnte. Und da hast du gesagt, ja, auf die Idee bist du auch schon gekommen. Und wenn Pocho das jetzt schon hört, da kann er sich schon mal darauf vorbereiten. Ich will es unbedingt. Ja. Ich will, dass wir Karaoke singen. Ja, pass auf, ich habe mir ehrlich gesagt darüber sogar noch tiefere Gedanken gemacht oder weitgehendere Gedanken. Und zwar bin ich dann zu dem Ergebnis gekommen, dass du, also das ist cool, aber du musst natürlich dann auch schon delivern. Also da kannst du jetzt nicht irgendwie so rumstottern oder so. Also da muss schon... Nö. Ja, Moment, klar. Aber dann habe ich das Problem, dass ich wahrscheinlich einen deutschen Titel wählen muss. Ich glaube nicht, dass ich einen englischen Titel von vorne bis hinten dahin hinschmettern kann. Jedenfalls keinen vernünftigen. Kannst du ein komplettes englisches Lied auswendig? Nein, du weißt aber schon, was Karaoke ist, ne? Naja, du liest es ab. Ja. Ja schon, aber es ist ja nicht getan damit, dass du es nur abliest, sondern du musst es ja dann noch irgendwie passend zur Musik vortragen. Also ja, da kriegen wir schon was hin. Da suche ich mir was von Will Smith oder so, da kenne ich von alles Will Smith. Natürlich, vom großen Künstler Will Smith. Oder von Aqua, da kenne ich auch eigentlich alles. Barbie Girl. Nee, für mich hatte ich erstmal Straight Out of Compton rausgeholt. Ja, von NWA. Und das versuche ich jetzt mal auswendig zu lernen und dann vorzutragen. Und falls das nichts wird, muss ich mir ein deutsches Lied zur Brust nehmen. Also ich bin dann... Kannst du ja eigentlich nur floppen. Also ein deutsches Lied ist halt immer scheiße eigentlich. Also, weißt du, da kannst du halt keine Jubelstürme erwarten, wenn du da, weiß ich nicht, von Dieter Thomas Kuhn irgendwas vorträgst, da lachen sie dich aus. Aber das, die Idee reizt mich schon sehr. Lass mich da weiter mal dran arbeiten. Ich suche mir ein schönes Liedchen aus. Das muss natürlich auch in jeder Karaoke-Bar zu finden sein. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Nicht, dass ich mich total fixiere auf Daniel Johnston, Speedy Motorcycle. Und dann gibt's das nicht bei der Karaoke-Bar unseres geringsten Misstrauens. Aber ich finde, wir sollten dann auch schon alle jeweils einzeln performen und dann aber auch ein Trio. Ein Trio machen. Oh, da könnte man und doch da, passenderweise da oder sowas machen. Oder Herb Albert and the Tijuana Brass. Ach, ich weiß nicht, ob sie das so, ob sich da mein Gesang so heraushebt aus der Gruppe. Das wäre mir schon wichtig, dass ich da nochmal ganz klar als Rudelführer hervorsteche bei so einem Trio. Also, ja. Wir müssen uns dann aber auch so der Größe abfallend aufstellen, so groß, mittel, klein. Das wäre ja schön. Können wir nichts Schöneres vorstellen. Ich habe immer noch Zweifel, dass wir es überhaupt bis in so eine Karaoke-Bar schaffen. Entweder werden wir vorher verhaftet, verkloppt oder sind so besoffen, dass wir irgendwo in der Spree schwimmen, treiben, auf so Luftmatratzen. Und tauchen dann, wo suchen die Gurken? Ja. So, sind doch jetzt hier schon in der Spree, wo sind denn die Gurken? In St. Petersburg wachen wir wieder auf in so einem Atomtorpedo-Loch. Denken wir doch fest oder so. In so einem Gulag wachen wir dann auf. Das wird schön. Das wird wahnsinnig schön. Im Mai werden wir dann buchen, live on air. Da müssen wir noch einen Termin, also alle schön immer im August gucken. Wenn wir mal live on air unsere Zugfahrt, Flugfahrt oder Hotels buchen. Und Flugfahrt. Ja, das ist, du bist doch echt überhaupt nicht drin in dieser Flugmaterie, sagt Raumfahrt man ja so. Heißt das Raumfahrt? Oh, das wäre schön, wenn wir da mit dem Shuttle hinfliegen könnten. Das wäre toll. Ich kann mich wirklich sehr gut als Astronaut vorstellen. Da mache ich, glaube ich, eine gute Figur. Ja, ich bleib lieber ein bisschen down to earth. Ich bin dann eher ein Kastronaut. Ja, da gehörst du auch hin. Ja. Jetzt zum Brief. Warum haben die uns eigentlich noch nicht angefragt? Moment mal. Also ich bin ja hier der Administrator und gleichzeitig auch der Kummerkasten. Und da kann ich dir sagen, nicht nur der Flori hat aus Berlin geschrieben. Es gab mehrere Anfragen, die ich aber alle mit Missachtung in den Papierkorb geschoben habe. So, jetzt zum Pori, wollte ich fast sagen, aber es ist der Flori aus Berlin. Also jetzt fange ich einfach mal an zu lesen und dann kann man ja darauf eingehen. Ich kann es nicht richtig sehen, der Bildschirm ist so weit weg. Aber mach einfach ein bisschen größer die Schrift. Warte mal hier. So. Ach, geht gar nicht. Was ist denn jetzt los? Ach, weil ich hier in der falschen Software drin bin. Jetzt, grüß Gott. Ha, freilich. Hey Ricky, hey Chris. Ich war einer der Glücklichen, der die Tinder-Folge noch bekommen hat. Schade, dass sie nicht mehr verfügbar ist. Andererseits auch nachvollziehbar. Beim Hören... Ich weiß überhaupt nicht, was er meint. Beim Hören habt ihr ja die Idee gehabt, eure Schreibfähigkeiten zu vermarkten. Dafür hätte ich keine Verwendung, aber ich bräuchte dennoch einen Tipp und wer weiß, vielleicht ist das die richtige Geschäftsidee für euch. Das Schreiben auf Tinder fällt mir, wie gesagt, nicht schwer. Andere Mädchen matche ich auch oft, aber das ominöse erste Date ist immer so eine Sache. Kino gehen finde ich persönlich total doof, Essen gehen geht so, aber wem macht es schon Spaß, sich eine Stunde beim Essen zu beobachten? Es gibt natürlich auch andere Ideen für ein erstes Date, aber so richtig was Originelles wollte mir bislang noch nicht einfallen. Habt ihr Ideen? Als Super-Tinder-Gärtner sollte das doch wohl kein Problem darstellen. Wenn die Idee gut ist, lasse ich auch ein Fünfer als Honorar da. Der erste Kunde sozusagen. Der erste Kunde, also Flo, das ist natürlich für uns Tinder-Spezialisten also gar kein Problem. Moment, macht weiter so. WhatsApp ist so herrlich unbeschwert und überhaupt nicht gewollt. Trotzdem nimmt man immer was mit. Sowas findet man selten. Viele Grüße von Flori aus Berlin. So. Ja, also das sind natürlich, da kommen mir natürlich direkt Ideen. Da bin ich natürlich auch ein Tausendsasser. Wo könnte das erste Date stattfinden, wenn man die Prämisse vorherrschen lässt? Das hat noch keiner gemacht. Und da fällt mir natürlich eins an. Geisterbahn. Gästeliste? Nee, einfach mal zusammentreffen, einfach in Heidepark. Trifft man sich davor und dann stellt man sich an der Schlange von der Geisterbahn an. Am besten zur Hochsaison. Da kann man nämlich in der Schlange zur Geisterbahn, bevor es dann losgeht, kann man noch viel quatschen, kann man sich kennenlernen. Und dann geht auch schon die Fahrt los nach 2,5 Stunden. Und ich finde, da hat man genug Zeit zum Reden gehabt und dann auch noch am Ende Spaß. Und man hat den Faktor noch, dass das Mädel, es erschrickt sich ja dann auch oft in der Geisterbahn und umklammert ganz fest den Penis von Florian. Das kann passieren. Aber ich hatte eigentlich eine ganz andere Idee, aber währenddem du das so erzählt hast, Bahn und Pieperpro, fiel mir was ein. Jetzt habe ich's. Und da sieht man auch schon, dass wir beide wirklich zusammen eigentlich diesen Kindergärtner-Shop aufmachen müssen. und zwar, jetzt kommt's. Er kommt ja aus Berlin. So, Flo, jetzt pass mal auf. Jetzt machst du Folgendes. Wenn du da auf Tinder eine Olle matcht und willst dich mit der treffen, dann trefft er euch am Alexanderplatz oder weiß der Kuckuck wo, irgendwo, kann auch irgendwo cooler sein. Ich kenne halt jetzt so aus, wenn ich jetzt nur die Haltestelle Alexanderplatz, denn darauf will ich hinaus. Und in Berlin gibt es ja so eine U-Bahn, die ganze Zeit im Kreis fährt. So, und dann sagst du zu der Alten, hier, wir treffen uns am Alexanderplatz und dann fahren wir im Kreis. Und das läuft folgendermaßen ab. Da musst du auch überhaupt nicht lang rumlamentieren, musst du der Knüppel hat ja sagen, eine Runde, also wenn du nach einer Runde aussteigst, dann war es das, ein Date und das war's. Ja. Zwei Runden bedeutet, wir machen nochmal ein Date. Bei drei Runden machen wir nochmal ein Date und gehen nach unserem ersten Date noch was trinken. Ja. Bei vier Runden gehen wir was trinken, es gibt ein zweites Date und, weiß ich nicht, irgendwie so Abschiedskuss auf die Backe oder, also muss irgendwie so ein bisschen, muss schon mal auf Understatement gemacht worden sein. Und jetzt kommt das fünfte Date. Jetzt komme ich als alter Charmeur, das war schon immer mein Trick bei Frauen, kann ich jetzt ja immer sagen. Man muss immer auf das Lächeln der Frau eingehen. Also das fünfte Date, die fünfte Runde, die olympische Runde, so musst du das verkaufen. Ist der fünfte Ring. Es ist der fünfte Ring. Wenn sie den fünften Ring mit dir schafft, ist sie in der olympischen Runde. Und dann Championship Round. Ja, dann musst du ihr sagen, dann gehen wir natürlich was nochmal trinken. Es gibt ein zweites Date. Ich krieg meinen Abschiedskuss auf die Backe. Und dann musst du es so sagen, musst mit der Stimme so runtergehen. Und ich krieg das bezauberndste Lächeln in echt. Und dann fickt ihr wie die Weltmeister. So, also Chris, wenn das keine gute Idee war, jetzt dann weiß ich auch nicht. Ich dachte, die fünfte Runde bedeutet, du zahlst das Bahnticket. Na, die haben doch alle so Monatstickets und so einen Scheiß. Aber das muss man der so verkaufen, so die fünfte Runde, weil sie so fünf Runden durchhalten, das sind ja fünf Stunden Bahnfahrt oder sowas, keine Ahnung. Und alles, was ich dafür will, ist nur ein schönes Lächeln. So, das, also außer du bist natürlich mit so einer Tussi aus Marzahn oder weiß ich nicht, aus Neukölln oder so am Start, dann musst du ja dann eine Line Cokes versprechen oder so in der fünften Runde, sonst bleibt die da nicht sitzen, das ist klar. Du kannst ja auch vorher schon ein bisschen Heroin spritzen, aber ich glaube, dann sind die nächsten drei Runden für Umme sozusagen. Also, aber ich glaube, auch die Frau von heute, die steht auch so ein bisschen auf den Romantiker, das muss man wirklich sagen, auf den Mann der alten Schule. Wie alt ist der Flo, weiß man das? Das weiß man natürlich nicht, aber ich schätze mal, also er kann schon schreiben, das deutet darauf hin, dass er über sieben Jahre alt ist. Anfang, Mitte, Ende 20, 30, Anfang, Ende, Mitte, würde ich sagen. Und Flo, sei nicht so verkropft, denk nicht, ach ja, jetzt muss ich der Frau irgendwas Innovatives irgendwie delivern oder so, wo sie denkt, Mensch, der hat ja bestimmt irgendwie ein Kickstarter-Projekt gerade am Laufen oder sowas. Nee. Sei mal ruhig ein bisschen down to earth, geh zu Sabine dann hin, wenn du dich dann mit ihr triffst und sagst, oder du schreibst es direkt bei Tinder, komm, wir treffen uns bei mir oder bei dir und kaufen mal schön zusammen ein. Und dann wird zusammen gekocht. Eventuell berührt man sich dann auch beim Aber dann hast du doch wieder das mit dem Kochen, mit dem Essen. Meine Güte. Aber ich kann das gut verstehen. Also ich kann das super. Ich kann das richtig, also ich kann das, die beiden Punkte, die er hier mit angebracht hat, einmal Kino finde ich total bescheuert für ein erstes Date. Ja. Also das gibt nichts Dümmeres, als ins Kino zu gehen. Sorry, aber da kannst du gleich bei Tinder bleiben. Aber auch das mit dem Essen. Ich meine, ich verstehe das natürlich. Ja, das hat so eine gewisse schöne Stimmung und so. Aber ich persönlich mag das auch überhaupt nicht, wenn mich Leute beim Essen beobachten. Das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Also gerade wenn ich Menschen beeindrucken will mit meinem Geschlechtsteil, ist mir das gar nicht so recht, wenn die mich vorher bei so einer menschlichen Geste wie Kauen oder Tätigkeit wie Kauen beobachten können. Das macht mich, wie gesagt, ein Stück menschlich dann. Und das mag ich nicht. Ich möchte. Dieser Nimbus soll nicht gebrochen absolut. Werden. Absolut. Ja. Fünf Runden in der U-Bahn sind da schon deutlich unmenschlicher. Und also findest du, die U-Bahn-Idee ist doch super. Du musst ja nicht 5 Runden durchhalten. Es geht doch hier, das ist doch eine symbolische Geschichte. Was, auf was du hier, erstens mal kannst du dich super unterhalten. Es macht super viel Spaß. Du kannst dich da unterhalten mit ihr. Du kannst über jeden Scheiß reden. Da kannst du noch sowas bringen wie, hey, wir machen es aber so. Wir setzen uns direkt an die Tür, damit sollte jemand unzufrieden sein, auch direkt rausspringen kann, wenn die Tür aufgeht. Und sie braucht keine Angst zu haben, dass du irgendwie so ein Triebtäter bist, weil, geh mal davon aus, dass in so einer U-Bahn dann noch ein paar Leute mit dazu sitzen. Also, ich finde die Idee mit der U-Bahn nicht schlecht. Da musst du natürlich so ein paar zwischenmenschliche Skills einfach mal raushauen, Flo. Also, oder Rie. Wie auch immer du dich da nennst. da musst du einfach mal so ein bisschen, weißt du, zuhören ist ganz wichtig. Darauf stehen Frauen total. Zuhören ist geilste, das ist das geilste. Du musst vor allen Dingen beim Zuhören, ist das Allerwichtigste, du brauchst gar nicht zuhören. Nein, du musst dir nur irgendwelche, aus irgendeinem Gespräch, irgendwelche Eckpfeiler, irgendwelche Key Facts, musst du nur aufschnappen und speichern, reinkloppen in den Kopf. Und dann aber nur einmal, weil die Weiber erzählen eher das Gleiche. Du musst dir das nur einmal merken. Es ist immer dasselbe, Und du musst dann immer nur, ja, genau, so war das mal. Und dann droppst du einfach den kleinen Brocken, den du aus irgendeinem Random-Gespräch, was eh mal dasselbe ist, aufgeklaubt hast, das musst du dann nur delivern. Und da denkst du gleich, Flori, Mensch, du hörst ja so zu, du merkst dir das sogar. Ja. Du interessierst dich für mich. Und dann denkst du natürlich, ja, natürlich interessiere ich mich für deine Brüste. Das muss wirklich hier, die erste Runde muss voll auf sie zugeschnitten sein. Also du musst vor allem, du musst letzten Endes schon nach den ersten 10 Minuten, musst du dir einen Plan zurechtlegen, wie du ihr auch immer wieder das Gefühl gibst, wie aufmerksam du doch bist. Ah, genau, das finde ich auch gut. Solche Reaktionen musst du irgendwie hervorrufen. Das geht ganz leicht. Da guckst du mal in die, so ein bisschen in die Handtasche so, was da so rumliegt. Vielleicht findest du da irgendwie einen Hinweis. Man findet, außerdem hat man ja auf Twitter und so, auf Tinder und so schon miteinander geschrieben. Da kennt man so ein paar Sachen. Und auch hier ein kleiner Tipp von dem richtigen Tindergärtner. Ihr müsst immer versuchen, so eine Art symbolisches Bild für irgendwas zu finden. Und das kann man immer wieder aufgreifen. Das finden Frauen total dufte. Also wenn du da dann zum Beispiel sowas hast wie, also ich hab mal gehört, dass es da einen Typen gab, der hat rausgefunden, dass die Tussi früher ganz gaten war. Und dann musst du damit was bauen. Dann kannst du zum Beispiel sagen, hey, wenn ich dir einen Olli zeige, kriege ich dann zum Beispiel mal ein super Lächeln in echt. Sowas. Kann natürlich auch sein, dass sie dann denkt, dass du einfach deinen Schwanz auspacken willst, wenn du sagst, ich zeig dir mal kurz einen Olli. Meiner wäre aber dann, also für irgendwas vermutlich. Oder wenn du sagst, ich zeig dir mal kurz einen Olli, dass du dann so ein Fingerboard aus der Tasche ziehst. Genau das ist es. Einfach so ein bisschen smart darüber kommen, die lächelt dann süß. Nur deswegen habe ich es gemacht. Immer das Gefühl geben, dass es was total Besonderes ist, mit ihr zusammen diesen Moment zu verbringen. Aber natürlich, Flori, wir wissen, was du denkst. Halt da einfach durch. Das sind vielleicht 2 Stunden wirklich, die quälen einen. Maximal fünf. Maximal Stunden. Fünf. Dann machst du halt mit deinem Fingerboard, machst du mal einen Olli und dann machst du einen Flip. Ja. Dann machst du so einen Kickflip und auf der Unterseite einen 360 machst du und auf dem Unterbrett steht dann, lach doch mal oder so. Ja, genau, lach doch mal. Und wenn sie lacht, dann ich habe dann gleich so ein Bild machen und dass man dann sagt, oh, dann nur dafür habe ich es gemacht, tschüss, und dann auch gehen. Dann direkt bei der nächsten Station aussteigen und dann muss da muss ein Fluchtfahrrad bereitstehen. Musst du die U-Bahn wieder einholen bis zur nächsten Haltestelle und dann wirst du wieder reinkommen. Ja. Oh Mann, Flori, stell dir doch nicht so dumm an. Ich weiß, das kann doch so leicht sein. Ja, wirklich, es kann so leicht sein. Einfach Fluchtfahrrad bereitstellen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Flori sonst immer erstmal essen gegangen ist, danach ins Kino. Ja. Und immer gedacht hat, so ein Scheiß, das funktioniert irgendwie alles nicht bei mir. Nee. Und nie, wenn du mit deiner Alten essen gehst, natürlich nicht so Donuts und so ein Scheiß essen. Das macht nämlich träge und müde. Ja. Das ist überhaupt nichts. Also Gemüse ist da das Richtige. Was trinken gehen kann man eigentlich auch immer. Was trinken gehen kann man immer. Ja. Je nachdem, was es für eine Frau ist, entweder mal einen schönen Frappé, trinken gehen, da weißt du halt direkt, wo dran du bist, oder ja, ich wüsste ja, in Berlin trinkt man, glaube ich, nur Frappés oder Frappuccinos. Ja, also das auf jeden Fall nicht. Ja, das auf jeden Fall. Wir werden es herausfinden. Ja. Aber es kann sein, dass ihr es nicht herausfinden werdet, denn es gibt jetzt schon das geflügelte Wort, was in Berlin passierte, bleibt auch in Berlin. Absolut. Ja. Das ist also. Auch da werden sich unsere Frauen jetzt besonders freuen über diese Aussage. Ja. Aber wenn irgendjemand hier wirklich, also ich sag's mal anders, Lilly, Mach dir keine Sorgen. Er ist bei mir in den besten Händen. Naja, weiß ich gar nicht, ob sie da jetzt eventuell ein Augenbräunchen hochzieht. Wieso denn bloß? Ich weiß es nicht. Ich glaube, also wirklich, momentan ist Pocho noch der solideste und legiteste von uns dreien. Ja, weil er mitten im Leben steht. Wir haben, naja. Wir sind, weißt du, guck mal, ich suche mir halt nur Fluchtmöglichkeiten. Das, guck mal, ich bin, mein ganzes Leben besteht daraus, einfach nicht zu gut auszusehen. Das ist wirklich das, was ich jeden Tag versuche zu verhindern. Und scheitert es oft bei uns beiden. Ja, und wenn du das immer machst, dann irgendwann brichst du unter diesem Druck einfach auch mal zusammen und hast so ein good-looking day. Und das spiegelt sich in so vielen Sachen wieder auf. Zack, Tinder, da kannst du dich ja fast gar nicht gegen wehren, so schnell wie man da ist. Also das ist fast unverhinderbar, muss man sagen. Absolut. Gut, aber solltet ihr weiter Tipps brauchen, Flori übrigens den Fünfer, den musst du natürlich schon rüberwachsen lassen, solltet ihr weiter Tipps brauchen für erste Dates oder andere zwischenmenschliche, zum Beispiel, wenn ihr mal so ein paar Positionen euch irgendwie vorzeigen lassen wollt, dann könnt ihr natürlich auch mit euren Freundinnen an einen neutralen Ort kommen und dann zeigen wir euch das mal. Das geht auch. Ja. Ja, also ich würde mich bereit... Neutraler Ort wäre dann bei uns jeweils im Schlafzimmer? Nö, das kann ich mir überall vorstellen. Ja. Am besten natürlich im August in Berlin. Ja. Ich darf da nicht hin, ich weiß es jetzt schon. Ich sperre alle Kreditkarten. Nada, Enchilada, sagt die zu mir. So. Meinst du, kannst du wirklich in einer Welt leben, in der Don El Pocho der Aufpasser von uns ist? Das kann nicht funktionieren. Weil ich kann mir vorstellen, dass er. Nee, das kann ich nicht sagen. Aber jetzt ist so lustig. Ich würde es gerne sagen. Ja, Pocho kann es ab. Ich würde sagen, nicht, dass der Pocho mal irgendwann den Überblick verliert. So im Gedränge. Das kennst du doch, wenn die kleinen Kinder verloren gehen auf dem Weihnachtsmarkt. Das liegt ja meistens daran, dass die einfach zu weit unten stehen. Weil, wenn so klein ist der doch gar nicht. Du bist doch bescheuert. Ich sag das doch nur. Das ist genau das, was ich heute Mittag geschrieben habe mit. Das kann doch nicht sein, dass Ben Affleck mal einen guten Film gemacht hat. Das ist nicht so. Genau auf dieser Ebene spielt sich das ab. Ich gehe doch nicht nach der Größe. Der Pocho wird doch mindestens 1,75 sein. Was denn? Das ist doch keine. Der ist doch 1,75. Das weiß ich nicht. Kann gut sein, ja. Alle Männer sind 1,75 mindestens jedenfalls. Ja. Übrigens, noch was. Ich hab ja die Angewohnheit, das machst du ja, glaube ich, auch auf Spotify jeden Freitag diese neuen Alben mir durchzuhören. Ja, mache ich tatsächlich, ja. Ja, oder machst du das nicht? Doch. Weil ich sehe doch auch, dass du ab und zu mal so Spotify irgendwas postest. Ja. Und also das war diese Woche war es ganz fürchterlich. Das muss ich jetzt aber hier mal mit einbinden, vielleicht mache ich das in Zukunft häufiger. Also eins kann ich schon mal empfehlen: dieses Annen Mai Kantereit-Album, das ist toll. Das kann man sich holen. Oder anhören. Dann habe ich mir DJ Antoine angehört. Das war ganz fürchterlicher Scheiß. Es war eigentlich alles scheiße. Es war wirklich durch die Bank alles scheiße. Aber Highlights an Blödheit war dann für mich noch Jasko, das neue Hip-Hop-Album mit dem Namen Wenn kommt, dann kommt. Also da erklärt sich für mich sofort, warum so Leute wie Bushido oder Sido so viel Erfolg haben oder hatten. Also ich erkenne sofort, an was es liegt. Und dann, kennst du noch die Killerpilze? Ja, die Killertomaten kenne ich noch. Die Killerpilze war früher irgendwie so mal in den 90ern so eine Kinderband, muss man fast schon sagen. Da fanden alle den Schlagzeuger so niedlich, weil der erst ein Jahr alt war. Oder weißt du, Kuckuck, wie jung der war. Und die haben ein neues Album rausgebracht und wollten mal so richtig dem Establishment einen Mittelfinger zeigen und haben ihr Album High genannt. High im Sinne von High, ja, richtig toll. Und haben sich auch ein Cover ausgedacht, dass alle nackig vor der Kamera weglaufen und sogar eine blonde Alte ihr nackten Arsch in die Kamera hält. Und dann habe ich gedacht, naja gut, vielleicht kommt ja was Cooles bei raus. Man weiß es ja nicht, ja. Dann habe ich mir da 7 der 11 Lieder angehört, muss ganz ehrlich sagen, das ist der größte Scheiß, den ich je gehört habe. Ganz, ganz schlimme die Kapelle? Musik. Killerpilze. Ach so. Ganz, ganz, ganz schlimme Musik, die man ablehnen muss und verachten. Drauf spucken und wirklich verachten. Kleiner Tipp aber noch, Alicia Cara, die kam schon vor 2 Wochen raus, die hat ein Album gemacht, das heißt Know It All. Und dieses Album, das kann man sich mal anhören, ist viel Mist dabei, aber es sind auch 4, 5 sehr, sehr gute Titel dabei. Es ist jemand, hört da mal rein. Das kann ich empfehlen. Definitiv. Und natürlich Tigger hat auch ein neues Album rausgebracht vor 2, 3 Wochen. Kann man sich auf jeden Fall auch anhören. Alle Alben mit geilen Frauen sind sowieso gut. Kann man nicht genug von haben auf dem Handy. Ja. Das ist ein Tipp von mir an der Stelle. Tschüss. Kung Fu Panda hat sich Mia angehört, war sie auch zufrieden übrigens. Und Zoomania. So, jetzt muss ich hier noch für dich Daniel Johnston raussuchen. Darauf hast du ja bestanden, da lässt du dich wahrscheinlich auch nicht mehr von abbringen, so wie ich dich kenne. Gut, Daniel Johnston wurde herausgesucht. Sorry, Entertainer. Tschüssi! Like to have it said.